Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von 5 Geschwistern aus 4 Bundesländern. Die Bimmel mit der Bimmel. Es leuchtet. Aus dem fernen Kaufbeuren hier rüber ins Oberbergische. Siehst du den Mann mit dem Licht? Wer kennt ihn nicht? Man hört, aber man, das, auf jeden Fall hat das, es gibt eine Atmung. Ja, Atmung passt, Vitalzeichen sind okay. Atmen ist ganz wichtig. Ja, ja, sowas von. Schau, da ist er, ja. Das ist ja schön. Christian, ich grüße dich. Hallihallo, grüßt euch zusammen. Geht's schon los? Ich bin sehr knapp. Was heißt denn VLZ6FQ? Da würde ich an deiner Stelle mal einen, wie nennt sich das? Edelmuckel? Ja. Ein Edelmuckel fragen. Ist dein Dingens-Account jetzt hier ein Trackable oder was? Das sind 2 Trackables, genau. Und nachdem ich heute im Wanderwaffeleisen nochmal sämtliche Trackables ausgepackt habe und sie alle gelockt habe. Ist das ein besonderer Service, wer heute live hier ist oder was? Wer heute live hier ist und gerne discovered, kann das tun. Nachher verschwindet das wieder. Siehste? Sehr schön. Habe die Loks gesehen, schreibt der Girard. Siehste, so läuft das hier. Ja, cool. Irgend sowas musste es sein. Genau, dachte ich, das ist der einfachste Weg. Ich hoffe, das sind die richtigen. Da gibt es immer 2, ich blicke da nie durch, ob es die richtigen sind. Vielleicht kann der Gérard mal on the fly testen, ob es geht, wenn er mag. Ja, einer davon gehört ihm, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er den selber discovern kann dann. Nee, die gehören beide mir. Die sind immer bei mir. Ach so, hast du neu gemacht. Ah. Ja, die habe ich schon lang. Die lege ich nirgendwo rein, sondern die reisen eigentlich immer mit mir rum. Ach so. Damit ich meine eigene Strecke feststellen kann, wo ich überall war. Dann muss ich mir die ja auch merken. Das kannst du machen. Ich habe ja auch einen Account bei geocaching.com. Aber du darfst ja nicht locken, habe ich mal gehört. Trackables darf ich. Okay. Ich darf nur kein Geocache. Nee, das nicht. Darf ich nicht. Ja, dann mach mal. Ja, aber ich lasse jetzt die Internetbrowser aus, wegen der Verbindung. Ich muss auch mal gucken, Verbindung. Sind wir eigentlich schon auf Sendung? Ist egal, oder? Ja, da läuft zwar eine Aufnahme, aber das ist mal wurscht. Schneiden wir nicht raus. Okay, also das müsste gut genug sein. Also, man versteht mich gut, ja? Ja, bestens. Ich hoffe, dass mein Gefrierschrank nicht zu viel Rabatz im Hintergrund macht. Ah, macht nichts. Wir sind ja in der Küche. Offiziell hier. Ja. Ja, also Küchentisch. Da darf auch mal ein Küchengerät Töne von sich geben. Das ist kein Problem. Und wenn doch, ich habe einen schönen Filter im Reaper und dann könnte ich dir auch noch mal eine Spur ohne Gefrierschrank, weil der Filter, der kennt den Gefrierschrank und macht ihn weg. Also, ja, das ist ja. Naja. Da reden wir dann später drüber. Mhm. Gut. Dann müssen wir noch irgendwas besprechen oder wollen wir oder was oder wie? Oh. Ach, da kommt schon der erste Discover rein. GPS Wichtel hat ihn discovered. Aha. Ja, das ist der Girard. Dann hat's funktioniert. Soweit ich weiß. Okay. Der GPS Wichtel. Bing, bing. Ich höre, sind das hier die Glocken? Das sind hier woanders. Sind die Kaufbeuren die Glocken? Nee, die Kaufbeuren Glocken, die sind schon rum. Ach, die sind schon rum. Ja. Nee, das sind auch unsere, glaube ich. Oberbergisch ist wieder ein bisschen hinterher. Aber jetzt nicht. Sehr gut. Ja. Dann gucken wir mal, was? Was gucken wir denn? Was machen wir denn überhaupt? Ein Audiocast machen wir heute, ja, genau. Hast du gesagt, machen wir. Wir nehmen einen Audiocast auf heute. Ja. Es gibt Videocast und Audiocasts. Genau. Habe ich gelernt. Hm? Und es kursieren Fotos im Netz, die belegen, dass Audio heute die bessere Wahl ist. Okay. Zumindest in meinem Fall. Ja, das war schön. Das Sehr gut. So? Hast du mein Foto ins Netz gleich, gestellt? Gib gleich einen Punkt Abzug. Ja, das ist doch ein herrlicher Auftakt zum Backhauscast Nummer 43. Aufgenommen wie so häufig auf der Pott-WG. Und mit mir am nicht virtuellen, sondern am hier hölzernen Küchentisch. Jawohl, ja. Ist der Klaus. Moin. Hallo Frank, ich grüße dich. Das ist schön. Das macht mir persönlich viel mehr Spaß, so, wenn wir das so tun, als über diverse Remote-Leitungen. Und remote dabei ist aus dem Süden der Christian, der Oboman. Wir sagen ein fröhliches Servus. Servus, ihr beiden. Und auch hier hölzerner Tisch. Sehr schön. Wird heute neu eingeweiht. Was heißt neu? Der Tisch ist von meinem Ur-Ur-Großvater, aber ich habe ihn jetzt. Ja. Und Podcast zum ersten Mal. Alles sehr antik hier. Ja, dann sage ich doch mal Mast und Schotbruch, oder? Ja, so. Da bist du schon auf der richtigen Linie. Das Holz kommt nämlich von einer alten asiatischen Junke. Von einer Junke? Von einer, da ein, mein Ur-Urgroßvater hat im, irgendwo in Asien, wo er auf, was weiß ich, war er da als Missionar oder Militär, keine Ahnung, da war eine, fast dasselbe. minimale Unterschiede. Ja. Okay, Entschuldigung, jetzt wollte ich nicht unterbrechen. Nee, das ist ja im Prinzip kein Problem. Nee, und da sind so alte Schnitzereien, die hat er aus so einer untergegangenen und halb rausguckenden Junke rausgebrochen und dann irgendwann nach Europa wieder mitgenommen und hat es dem Schreiner gegeben und der hat das hier in diesen alten Schreibtisch mit eingearbeitet und dieser Schreibtisch ist jetzt Umstände halber wieder mal bei mir gelandet. Und ist jetzt der Podcast und Pfeilebau und Oboenrohrbau und Bogenbau und was weiß ich was Bau und ja, Tisch. Also Tisch. Andere haben ein Wanderwaffeleisen, du hast einen Wanderschreibtisch. Ich habe einen Wanderschreibtisch, genau. Der ging natürlich durch die Familie und in meiner Jugend, als ich im Gymnasium war, war das auch daheim mein Schreibtisch. Ah. Und jetzt ist es wieder mein Schreibtisch. Sehr cool. Von daheim, von Home 1 nach Home 2. Aber in Südafrika war der nicht. Nee, der war nicht in Südafrika. Da haben wir drei Bierkisten aufeinander gestapelt, Brett drüber gelegt. Und fertig. Reicht. Mehr Geld war da nicht. Ja, herrlich. Ja, cool, dass wir da heute uns hier treffen können und ein bisschen schwatzen. Es ist so, ich nehme das schon mal vorweg, Christian, das große Backhauscast ausquetschen. Das, oh ja. Das wird noch spannend. Es sei denn, es treffen noch jede Menge Fragen ein. Es gibt keine Fragen an dich. Offensichtlich ist es so, dass du mit jetzt haben wir fast 101 Folgen oder sind wir schon bei 102? Ne? 102. Sind wir schon bei 102, ne? Ja, 102. Offensichtlich hast du mit 102 Folgen um Womukum schon so viel erzählt, dass da kaum Fragen offen sind. Wobei ich mir das gar nicht eigentlich, also naja, die werden dann halt hauptsächlich von Klaus und mir kommen. Oder es ist der große Respekt einfach, dass man sich nicht traut, dir da zu nahe zu treten mit irgendwelchen persönlichen Fragen. Das glaube ich nicht. Das also wer mich kennt, weiß, mit mir kann man fast alles machen. Und ich würde es mal auch dann positiv auf schöne Hörerschaft vom Umwomukum schieben, denn da habe ich tatsächlich schon eine ganze Menge erzählt. Und machen wir es einfach, wie es kommt. Da gehe ich auch schwer von aus, dass das da in die Richtung geht. Ja, na, obwohl ich, was ich mitkriege, die meisten Leute sind tatsächlich zurzeit sehr mit sich selber beschäftigt auch. Ne? Oh ja. Geht euch das auch so? Es ist, viele drehen sich halt aufgrund der, nicht so tollen Situation doch sehr um sich selbst gefühlt. Das ist, was ich so mitkriege. Und das betrifft verschiedene Bereiche offensichtlich, ja, wenn ich das so mal einordnen darf. Aber das macht ja nichts. Wir drei haben uns ja gefunden. Ja. Im wahrsten Sinne gesucht und gefunden. Lange gesucht. Lange gesucht und auch gefunden, ja. Und das ist, ich finde es immer schön, wenn wir, das soll jetzt niemandem irgendwas absprechen, aber ich mag unseren Backhauscast gerne, wenn es Leute sind, die ich persönlich kenne. Das hat tatsächlich immer ganz anderes, ja, bringt so ein ganz anderes Gefühl mit sich irgendwie, wenn man das so, ja, ne, wenn man so miteinander redet. Mhm. Also, ne? Wir haben uns jetzt doch tatsächlich schon mindestens 3-mal getroffen, oder, Christian? Ja. Mehr als 3-mal. Ja, ja. Genau. Das finde ich schön. Also ich kann mir das also gut vorstellen, genau wie das wäre, auch wenn du jetzt hier bei uns sitzen würdest. Das finde ich ganz cool. Ja. Hätte ich gern gemacht. Ich hätte mich auch in Zug gesetzt. Ich habe ja auch Zeit, aber es ist keine gute Idee, was den Frank betrifft. Mhm. Und von daher habe ich gesagt, komm, mach mal Mikrofon, mach mal keinen Scheiß, das ist es nicht wert. Ja, ja, das ist richtig. Das ist richtig, genau. Ja, also das kommt ja auch wieder und ich freue mich da schon unbändig drauf, wenn wir 3-mal wieder um den Tisch sitzen mit einem gescheiten Bier auf der Hand und mal frisch von der frisch geheilten Leber weg. Frisch von der Leber weg. Du hast aber immer Krankheiten, wo es Sprichworte für gibt. Ne? Ich lache mir ein Loch in den Bauch. Ich habe hier so einen Spezialkatalog, ja. Kannst du die bestellen? Wollte ich auch gerade fragen, suchst du die irgendwo aus? Oder? Ja, also das Kapitel M wie Milzbrand habe ich übersprungen. Genau. Ich würde mich freuen, wenn wir dann beim Gesundsein lassen demnächst und die Späße in andere Richtungen machen. Ja, so werden wir es tun. Genau. So, nach dem Motto, gelobe Besserung. Das ist doch kein Beinbruch. nicht die Orthopädie, bitte. Nein. Also die Orthopädie wollen wir nicht auch noch hier in Anspruch nehmen. Ja, ja, wir nehmen jetzt heute tatsächlich an einem Mittwoch auf. Das haben wir noch nie gehabt. Und um 18 Uhr, hatten wir schon öfter. Ja. Und da ist hier im Backhaus Cast Headquarter, eigentlich ist hier um 18 Uhr in diesem Raum, hier steppt sonst der Wehr, weil alles hungrige Menschen hier erscheinen. Und ich sage an der Stelle mal herzlichen Dank an meine Familie, die uns diese Küche zur Verfügung stellt heute. Yay! Dass jetzt draußen ständig das Pizzataxi vorfährt, das muss ich dann später nochmal eruieren, was es damit auf sich hat. Hast du Klingel ausgestellt? Aber ich bin sicher, Sie werden das überleben. Also es ist auf jeden Fall das auch ein großes Entgegenkommen. Ja. Dafür habe ich auch heute jedem das Internet angelassen. Wir werden noch sehen, was wir davon haben. Du bist ja mutig. Wir hoffen, es geht gut. Ja. Naja. Als Vater von, 3 Kindern, Frank, weißt du bestimmt, wie kriegst du alle 3 Kinder, inklusive deine liebe Ehefrau, ganz schnell in die Küche? Ja, Router ausmachen. Genau. Das ist schon mehrfach erprobt. Ich rufe nicht mehr ins Haus. Dann sagen die immer, mein Internet ist weg. Hm? Ja, genau. Stimmt. Das probieren wir aber jetzt nicht aus, oder? Nein, das tun wir jetzt nicht. Genau, das ist jetzt nichts. Ja, am Wochenende hattest du was anderes Schönes zu tun. Magst du mal erzählen, was das war? Ging die Frage an mich? Christian, ja. Okay. Ach, ich bin heute der zu Ausquetschende. Ja. Okay, ja. Wir quetschen immer mal. Wir werden das so innerhalb des ganzen Audiocasts so langsam immer mal wieder mit einfließen lassen, das Ausquetschen. Ich denke, das ist sinnvoll, genau. ich hatte erstmals ein zweitägiges Bogenturnier, gar nicht weit weg in Kempten. Robin. Das Besondere an dem Turnier war, dass es einen sehr schlimmen Ruf vor sich eilt. Mhm. Also ich habe in den letzten Jahren, ich schieße ja noch nicht so lange, ich schieße erst seit 4 Jahren, was wirklich sehr wenig ist, wie ich da auch wieder feststellen musste. Okay. Es dauert einfach, bis man mal was trifft. Und ich war auch schon auf dem einen oder anderen Turnier, aber speziell dieses Turnier in Kempten, da wurde immer wieder gesagt, die Spinnen, das ist verrückt und die Ziele und alles so weit und so schwer und was weiß ich was. Ja, und jetzt dieses Jahr war jetzt Corona-bedingt bisher praktisch kein Turnier und jetzt war dieses und ich habe auch Zeit. Normalerweise hätte ich jetzt Konzerte rauf und runter und links und rechts. Dachte ich, na gut, dann fahre ich halt mal mit. Es ist ja kein Stress und um es mit meinem Bogenbauer zu sagen, wenn man, also einer muss ja Letzter werden, das ist im Sport so. Es geht gar nicht anders. Einer muss ja. Einer muss ja. Und da, demzufolge war auf bisherigen Turnieren immer so mein Ziel, nicht Letzter zu werden, was bisher immer funktioniert hat. Naja, also ich war auf diesem zweitägigen Turnier. Am ersten Tag war es noch angeblich einfach, also nach ganz normalen internationalen Verbandsregeln mit wirklich humanen Abständen, die auch nicht weiter als so und so sein dürfen für meine Bogenart und so weiter. Das habe ich dann geschossen. Das war ganz okay. Es hat allerdings den ganzen Tag geregnet und ich hatte keine Regensachen dabei, weil meine App gesagt hat, es regnet nicht. Das werde ich nicht mehr tun. Bin pitchnass geworden und irgendwann, man muss das zwar ausblenden, aber so zum Ende hin, dann möchte man dann doch noch 6 Ziele möglichst schnell das wegschießen und dann ins Trockene. Hat aber noch ganz gut geklappt. Und am zweiten Tag, da hieß es, das ist dann Bogenschießen für Erwachsene. Ja. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja. Sollen die Eltern jetzt ihre Kinder in die Kinderzimmer schicken, bevor wir die weiterhören? Oder geht das? Nein, es wird nicht explizit. Gut. Okay. Aber so spricht man halt in den Kreisen. Die haben gesagt, ja, diese internationalen Regeln sind ja schön und gut, aber morgen, und da dachte ich, aha, also morgen kommt dann das Verrückte. Und das war dann so dreigeteilt. In den, die ersten 11 Ziele waren jagdlich, nennt sich das, also relativ nah dran, aber man bekam nur Punkte, wenn man also in die Mitte trifft, also in diese Wertungszone. Ich sage jetzt dieses eigentliche Wort nicht, der Frank kennt es, weil sonst ist es schon wieder explizit oder jemand würde es komisch finden. Also so ein Tier, wir schießen ja auf Gummitiere, hat eben eine Wertungszone, da soll man reintreffen. Mhm. Aber das war nicht mit freier Sicht, sondern mitten im Gebüsch irgendwo drin, kniend, liegend, durch Betonröhren durch, steil runter, steil hoch, in Matsch reinlegen, also ja, für Erwachsene. Also richtig über den Anstand. Ja, so ungefähr. Und da dachte ich, das allein macht ja schon Riesenspaß, ob ich jetzt treffe oder nicht. Und siehe da, ich habe durchaus getroffen, nicht immer in die Mitte, aber ja, diese sogenannten Körpertreffer gaben dann nur einen Punkt statt 5. Mhm. Also ja, war halt schwierig. Aber hat super Spaß gemacht. Zweite Runde waren größere Entfernungen mit normaler Sicht. Und die dritte Runde waren dann weite und extrem weite Entfernungen. Das weiteste waren 70 Meter und 70 Meter mit so einem Pfeil zu schießen ist irrsinnig weit. Du siehst das Viech fast gar nicht. Ja. Auch dann teilweise durch den Wald durch, über Kuppen drüber. Du hast gerade noch, wenn du dich gestreckt hast, irgendwo ganz unten so ein Wildschwein gesehen. Und der Pfeil ist ewig geflogen, aber das macht Sauspaß. Also wenn du so pop und dann fliegt der und fliegt und fliegt und fliegt. Normalerweise macht's tschack, bumm, genau, ist der drin. Genau. Ne? Und also das war echt irre. Und wenn man dann mal trifft, und ich habe auch da mal das ein oder andere getroffen, natürlich auch viel nicht, das ist einfach ein erhebendes Gefühl. Ja, ging nicht schlecht. Fünftletzter von 40 oder was. Ja, gut. Und alles gut und traumhaftes Wetter. Also es war echt eine super Erfahrung und nur dadurch kann man ja auch lernen. Und bei uns im Parcours zum Beispiel kann man niemals 70 Meter schießen. Nee. So groß ist unser Wald zum Beispiel nicht. Wahnsinn, von daher, immerhin. Ja, das war das Wochenende und war echt cool. Klasse. Sehr cool. Sag mal, da fällt mir gerade ein, als wir da im Sauerland waren, Bogenschießen, hattest du da mit dem Besitzer das angesprochen, dieses, ich meine, das hätte fast so ähnlich geklungen wie mit irgendwie unterm Hang irgendwas treffen müssen und so. Nee. Weiß ich auch nicht mehr genau. Nee, weiß ich auch nicht. Das Turnier kannte der nicht wahrscheinlich. Nee, das kannte der bestimmt nicht. Aber die Entfernungen, Frank, die wir geschossen haben, waren zwischen 5 und 20 Meter. Ja, das war ja Chuck Puff sozusagen. Chuck Puff. Genau. Und hier war es dann doch in der ersten Runde ganz nah, also bis 25 Meter, die zweite etwas weiter bis 45 und die dritte bis 70. Also bis heißt nicht immer, aber doch schon ganz schön oft, ne? Je nach Größe vom Viech auch. Hast du denn alle Pfeile wieder mitgebracht oder? Ich habe mich auch moralisch darauf eingestellt, dass ich ganz viel verliere, weil die gesagt haben, wenn du viel daneben schießt. Ich habe hab keinen verloren. Wow. Einer ist kaputt gegangen, weil ich einfach irgendwo in den Boden rein und da war ein Stein. Das passiert, ja. Und einen habe ich freiwillig kaputt gemacht. Da war so ein Sonderschuss, das hatte mit dem Turnier nichts zu tun, aber bei dem Vereinsgelände hängt ja einiges rum. Und da hing am Baum eine Bratpfanne. In der Bratpfanne war ein apfelgroßes Loch und in diesem Loch war so ein Gummiapfel mit einer Feder festgemacht. Ja. Und du solltest halt diesen Apfel treffen, dann ist gut. Triffst du den Apfel nicht, triffst du die Bratpfanne. Ja, dann macht's Doing. Dann macht's Doing. Und ich traf 5 Zentimeter über den Apfel auf die Bratpfanne, es machte Doing. 12 Euro Pfeil kaputt. Aber ich sag immer, auf der Wiesn ist sowas viel teurer. Jo. Schön. Ach Mensch, das freut mich, dass du da so eine wirklich gute Zeit hattest. Das habe ich dir auch so gegönnt. Also als auch wir den Termin dann abgesprochen haben und so, da habe ich gedacht, ja, das muss der machen. Das ist so genial, diese Gelegenheit. Wer weiß, wann sich das wieder bietet. Ne? So. Ja, ich hoffe, dass das irgendwann mal wieder machbar ist und dann werden wir das auch wieder tun. Und dieser Parcours da bei euch, der hat mir super gut gefallen. Würde ich jederzeit gerne wieder hingehen. Oh ja, da hätte ich auch Lust drauf. Ja, aber wenn ich höre hier im Matsch robben und durch Röhren durch und im Gebüsch, das ist dir ja nicht unbekannt wegen deinem anderen Hobby, ne? Aber da sprechen wir vielleicht später dann noch drüber, oder? Ja. Eben, ich kenne das sowieso. Ja. Ich vergleiche beide Dinge sehr. Ja, okay. Ja, das ist sehr, sehr vergleichbar vom Stil her, durch den Wald laufen und solche Sachen. Das ist mir gerade direkt aufgefallen, wo ich das so hörte. Das ist ja. Vielleicht kann man das eine mit dem anderen noch kombinieren, da können wir nachher ja mal drüber nachdenken. Ja, habe ich auch schon überlegt, ob ich irgendwas bastle, aber ich bin kein guter Bastler, das ist schwierig. Ja. Was natürlich von Interesse ist bei uns, das unser Herz allerliebstes Wanderwaffeleisen. Das ist gut bei dir angekommen, das habe ich gehört. Es stand das ja Wanderwaffeleisen, ja, ist gerade noch gut angekommen. Ja. Es hat ein kleines Abenteuer hinter sich. Ich bin nämlich stolzer Besitzer einer Packstation-Lizenz, weil bei uns gegenüber vom Haus ein Supermarkt aufgemacht hat und auf dem Parkplatz gibt es eine große DHL-Packstation. Und da ich oder wir eben oft nicht zu Hause sind und immer das mit den Nachbarn, das klappt zwar normalerweise gut, aber man kann das ja von vornherein an diese Packstation adressieren. Und dann kriege ich über die App ein Pling-Pling und eine Nummer und dann laufe ich darüber und drück drauf und dann kommt das raus. Und ich dachte, das ist einfacher, habe es ein paar Mal probiert, klappt gut. Dann hat mir der liebe Bob, von dem ich das Wanderwaffeleisen ja zugeschickt bekommen sollte, fragte nach meiner Adresse. Also habe ich hingeschrieben, so und so, so und so, Postnummer, Packstation, Nummer, Name. Ja, da kommt ja kein Straßennamen ran, sondern einfach nur ein paar Nummern. Habe ihm das geschickt und der Bob hat das brav adressiert. Als Hermes-Paket. Oh. Das klappt natürlich nicht. Da hatte ich halt auch nicht dran gedacht. Ich habe einfach angenommen, er versteht das, aber er hat es eben auch nicht überrissen. Und für ihn war halt, wie auch immer, vielleicht Hermes einfach angenehmer, je nachdem, wo man halt da so seine Stelle hat. Ja, ist ja egal. Und schickt es also los und schickt mir also seinen Sendungsbeleg, damit ich es schön verfolgen kann. Sag ich, Achtung, Mist, das klappt nicht, da kann ich nichts verfolgen. Denn wenn das hier ankommt, der Hermes kann das ja nicht in diese DHL-Station reinpacken. Und meine Adresse hat der Hermes auch nicht. Also dann wird es wahrscheinlich zum Bob zurückgehen. Wird nie anders möglich sein. Ja gut, dann und in der App kann man normalerweise Adressen ändern. Hier stand aber Adressänderung nicht möglich. Das also auch noch. Dann habe ich denen ein E-Mail geschrieben, ganz normales, herkömmliches E-Mail. Und siehe da, 2 Tage später kam die Antwort, ja, kein Problem, wir haben die Adressänderung vermerkt. Also ich habe halt meine Postadresse angegeben. Und dann einen Tag später kam es dann tatsächlich auch bei mir an. Cool. Und ach, also gerade auch, weil das wäre ärgerlich gewesen, wenn es wieder zu ihm zurückgeht, hat Geld gekostet, dann muss man nochmal Geld bezahlen. Ich hätte ihm das natürlich erstattet, aber wäre halt doof gewesen. Muss ich also nächstes Mal dran denken. Wenn mir jemand was schickt, sage ich, willst du es mit DHL schicken, dann machen wir Packstation. Wenn nicht, machen wir Postadresse. Ja. Gut, und der Hermes hat es auch geschafft, Heile anzuliefern, offensichtlich. Es ist heil angekommen. Ich gebe zu, es nicht benutzt zu haben. Ich habe es aber angeguckt. Es ist rosa und es ist immer noch drin. Sehr schön. Augenscheinlich auch sauber, denn letztes Mal hatte ich ja da eine üble Überraschung, die dann Klaus und ich beseitigt haben. Aber diesmal scheint alles gut zu sein. Ich bin nur kein Waffelbacker. Ich backe viel im Ofen und Ding. Aber und dann die Putzerei, da wird ja auch dreckig. Ganz ehrlich, hab's nicht benutzt. Ich glaube, der Letzte, der es wirklich benutzt hat, ist der TJ dann gewesen, oder? Mhm, ich glaube auch. Ich glaube sonst, wenn ich jetzt richtig das erinnere. Den können wir lobpreisen aufgrund seiner Reinigungsfähigkeit. Offensichtlich, ja. Es ist zumindest nicht, dass dir irgendwas entgegenkrabbelt wie beim letzten Mal. Nee, gar nicht. Also ich glaube, da war sogar auch noch ein Stück Pappe zwischen den beiden Drahthälften so würde ich es auch einschätzen. Also ich erinnere mich, das letzte Mal, wo wir das dann zusammen ausgepackt haben, das war wirklich so flutschig, dass es mir fast aus der Hand geglitten ist, tatsächlich direkt. Ja. Das ist richtig. Naja, gut, aber das ist ja schön, dass es angekommen ist. Apfelsuppe von Koch. Es ist ja eine Riesenkiste, also das muss man ja mittlerweile mit dem Schiff verschicken, das geht ja nicht. Ja, wir haben es ja lange nicht gesehen jetzt. Wir wissen es ja nicht. Das Beiwerk wird immer mehr, ne? Ja. Aber wir sind natürlich froh, wenn uns jemand mal auf diversen Kanälen dann so ein Foto zukommen lässt. Das ist natürlich was, wo wir uns dann freuen. Ne? Ja, das überlasse jetzt dem Nächsten. Ich habe es nämlich schön wieder gepackt. Ich habe heute, wie gesagt, diese Tupperdose da. Also es ist eine Lock-and-Lock-Geocaching-Dose. Und da sind ganz viele Trackables drin und ganz viel Podcast-Aufkleber und so ein Zeugs. Alle Sachen, die ich selbst gar nicht habe. Also ich konnte in der Hinsicht nichts hinzufügen. Ich habe aber in alter Geocacher-Manier, beziehungsweise meine Frau hat ein Deckchen rausgenommen, ein gehäkeltes Deckchen in Form von einer Waffel. Ja, oh ja. Und sie sagt, das findet sie so toll, ob sie das haben darf. Und dann sage ich, ja gut, dann müssen wir aber was reinlegen dafür. Und da haben wir dann von Joe Bausch das Knastbuch reingelegt. Das ist ziemlich cool. Okay. Und vielleicht mag es ja jemand mal lesen. Es liegt also auf jeden Fall im Geocacher-Sinne, nimm was raus und leg was rein. Ja, prima, sehr schön. Was ja, das, ich glaube, die gehäkelte Waffel kam vom Grillzombie, wenn ich das richtig weiß. Das heißt, der ist ja auch Geocacher, der wird das so wahrscheinlich unterstützen. Genau. Gut, dann so ist bisschen, ja prima. Bisschen Tauschbörse, finde ich eine schöne Idee. Ja, genau, macht das. Ja. Wenn ihr was sagt, das hätte ich gerne. Nicht das Waffeleisen komplett, aber so eine Kleinigkeit vielleicht. Ja, oder tauschen gegen eine Fritteuse, auch super, ja. Aber das ist eine schöne Idee, ja, das kann man gerne so machen. Finde ich auch gut, ja. Das unterstütze ich durchaus. Genau. Aber natürlich bitte dann auch irgendwas Nettes wieder reinlegen. Das wäre dann schon super. Eben, ja, also das ist nicht vermüllt und das Buch ist echt witzig und dieser Joe Bausch, das ist ja, der ist doch im Tatort. Ich glaube, wo ist denn der? In Köln. Na, das ist doch der Gerichtsmediziner aus Köln. Kann sein. Köln kennt ihr, ne? Und Köln, ja, den Tatort von Köln kenne ich. Kennt ihr auch diese Currywurst-Bude da? Die gibt es ja nicht wirklich. Ach, die gibt's nicht. Okay. Nein, die da immer nur auf die Insel. Die wird da nur hingeschoben, in echt. Die habe ich schon gesucht, wie so ein Doll. In echt steht da ein veganer Burgerstand eigentlich. Wie schön. Da gibt es alkoholfreies Bier. Ach, das war Verkaufsstand von Stolberg. Stolberg. Naja, nein, also das Joe Bausch spielt da den Gerichtsmediziner, ist aber im wirklichen Leben ist der Knastarzt. Ja, okay. Ach, und darüber schreibt er. Und das fand ich sehr interessant. Das ist interessant. Das ist ja echt spannend. Oh, das heißt, der oder die oder das Nächste, wo das Wanderwaffeleisen gewinnt, muss ich ein bisschen Zeit einplanen, um das Buch zu lesen dann noch auf jeden Fall. Ja, es ist jetzt nicht übermäßig dick. Hat also eine Größe. Seitenzahl habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ist schon in der Kiste. Aber drin. Mehr wie 3, nehme ich an. Also ich tippe mal so 250, maximal 300 Seiten. Oh, ist doch cool. Es wird ja auch Winter jetzt. Ich schaff's mal in so einem Monat zu lesen. Oder man nimmt's raus und legt was anderes rein. Tauschen. Ne? Oder so. Ja, sehr, sehr schön. Aufgabe für den nächsten GastgeberIn, schon klar. Ja. Eine Zusammenfassung über 2 DIN A4 Seiten. Ja, schriftlich. Hier an uns. Mit Inhaltsangabe Brief. Und Quellennachweis. Genau. Per Brief, handgeschrieben. Ja. Mit Durchschlagpapier. Mit Füller bitte, nicht mit Kursch. Kalligrafie ist ein ganz tolles Hobby nebenbei. Also wer da Spaß dran hat. Apropos, wann ist euch das zuletzt passiert, dass ihr einen handgeschriebenen Brief mit Füller erhalten habt? Ach du liebes Mit Füllfederhalter handgeschriebenen Brief. 1992 nach Kapstadt. Ja, so 1900. Ja, wäre bei mir auch die 90er Jahre, glaube ich, wenn. Auf Luftpostpapier, dieses Hauch von nichts, dünne Papier. Ich war total fasziniert. Ich habe zu meinem Geburtstag einen solchen bekommen. Aus Langenels kam der hier eingeflattert. Ich war echt begeistert und ich habe echt überlegt, Wann hast du sowas zuletzt in Händen gehabt? Ich weiß das nicht. Und ich weiß genauso wenig, wann ich das letzte Mal sowas selber verfasst hätte. Das ist echt cool. Das ist wirklich cool gewesen. In Händen gehabt habe ich es vor wenigen Tagen übrigens, denn meine Mutter hat sämtliche Briefe aufgehoben von damals in einen Ordner eingeordnet und uns kürzlich überrascht damit, sagt, Herrn Schier, sind immer noch alle eure Briefe aus Kapstadt. Ach, Wahnsinn. Und wir waren völlig baff und da ist dieses ganze Luftpostzeugs drin und Wahnsinn, denn wir haben halt damals wirklich ganz viel hin und her geschrieben. Es gab ja nur die Post, sonst gab es nichts. Irgendwann kam dann das Fax. Ja. In den letzten zwei Jahren haben wir dann gefaxt. Das war natürlich auch handschriftlich und dann rein ins Fax und dann kam es drüben an. Das war total spannend, dass so ein handgeschriebener Brief dann aus dem Fax rauskommt. Auf Thermopapier. Auf Thermopapier, genau. Ja, genau. Ach, wie cool. Mhm. Ja, das erinnere ich auch noch. Fax mit Thermopapier. Die gab es relativ lang noch, die Dinger. Ja, wir haben lange, lange gefaxt, bis dann eben das Internet so weit war, dass man damit was machen konnte. Ich glaube aber, in dem Logbuch zum Wanderwaffeleisen gibt es das ein oder andere Handgeschriebene noch dann, ne? Wenn wir das als Brief durchgehen lassen würden. Da gibt es sowas noch. Aber finde ich faszinierend, wenn jemand sich hinsetzt und mal mit dem Füllfederhalter von Hand was zu Papier bringt. Ich tue mich schon schwer, E-Mails zu schreiben, die länger sind wie 150 Worte, da bin ich so lang dran, weil ich mich immer wieder korrigiere und dann der Rechtschreibung gucke. Ja. Und dann noch jetzt von Hand auf Papier mit Füller. Also das ist schon geil, das ist schon cool. Ja, dann sind es halt wahrscheinlich die Zweizeiler, die man dann vielleicht schreiben sollte. Postkarten gibt es immer öfter mittlerweile. Ja, kriegt man immer schon mal noch mal eine. Werden auch immer noch von Hand geschrieben. Ja. Auch wenn hier und da das Schriftbild fragwürdig ist. Aber man lernt ja damit umzugehen. Danke für die Karte. Ich konnte sie nicht lesen, aber ich freue mich. Ja, das ist. Lieber Klaus, ich wollte dir noch 20 Euro in den Brief legen, aber er war leider schon zugeklebt. Genau, er war schon zugeklebt. Das ist, genau, das ist ganz schön. Das ist gute zum Geburtstag. Ja. Ja. So. Was war das für ein Geräusch? Das ist der Buzzer, der hier steht. Wir haben ja elektronische Hilfsmittel hier. Okay. Um Sachen auch mit Geräuschen zu unterstützen. Ja, zum Beispiel, ja. Der Markt heißt Action und die Dinger kosten einen Euro. Und dann hat man da so jede Menge Tasten drauf und kann sowas tun. Ah, okay. Falls die Bandmaschine erlahmt. Die habe ich heute noch gar nicht gehört. Nein. Ja, die ist noch Standby. Es gab doch schon spontanen Applaus. TK30. Ach stimmt, ach das kam ja. Muss die Röhre noch ein bisschen vorwärmen. Und natürlich in der Stunde vor der Sendung, da kommt eigentlich geile Musik dann auf dem Ding. Ne? Ja, das machen wir einfach so, das unterhält ein bisschen. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir uns die Vorband aussuchen können. Ja, heute war das B.B. King. B.B. King, genau. Mal so ein Wunsch. Ja, dann ist das Waffeleisen ja schon wieder verpackt. Das ist verpackt. Ganz gut. Ja. Da kann man es ja versenden sozusagen. Wollen wir es auf die Reise bringen? Ja, jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wohin wir es versenden. Wohin und an wen? Genau. Ich hätte hier eine lose Auswahl von Namen, wo es hingehen könnte. Die würde ich jetzt mal, einfach mal vorlesen. Es sind 17. Es sind 17 an der Zahl. Das ist unglaublich. Ist das irre? Ja. Ey Leute, das super. Irre. Also, wir haben natürlich den Ralf auf Platz 1, weil der Ralf ein Dauerlos hat. Das erklären wir nicht noch einmal. Dann haben wir den Planet Kai, den Chris, den TJ, den Gerard. Der Peter Gorbatz ist wieder dabei. Das wäre dann der erste Auslandsaufenthalt, wenn das klappt hat. Hans, der Andi heißt, ist dabei. Daniel, der jetzt keine Brombeeren mehr faltet, ist dabei. Uwe ist dabei, die Steffi. Dann haben wir, glaube ich, Premiere. Zum ersten Mal ist dabei die Judith. Die kennt man auf Twitter vielleicht als Tee und Kekse. Die ist Teil des Sunday Morning Podcasts. Um den Werbeblock abzuschließen, jeden Sonntag live ab 11. Die schicken immer den Stream auf Twitter. Da kann man reinhören. Sehr zu empfehlen. Dann haben wir dabei den Raiden, der Arne ist dabei, die Uli ist dabei, der Björn, aka Holzwurmfamilie, das ist so der Dunstkreis um die Cash-Frequenz auch. Der Grillzombie ist dabei und auf Platz 17 haben wir unseren Kölner Freund, den Markus Schmitz. Oh, jetzt geht's los, jetzt gibt's kein Halten mehr, ich bin raus. Oh. Habt ihr sie schon vorgelesen? Oh, die Losfee kommt, Hilfe. Raus! Nein, ich schon nein, ja, los, ich hab schon vorgelesen, oh, ja. Doch, die oh, meine Güte, das ist eine Naturgewalt, ist das. Also, wenn die hier auftritt, ey, dann bricht immer die Bude zusammen. Boah, jetzt setz dich mal ruhig hin, Mädel, das gibt's ja gar nicht. Das war. Lass mich mal ins Mikrofon. Hey. Das war ja mal so Schluss hier. Viele Lose zu bauen. Guck mal, ich habe ganz wunde Fingerchen bekommen. Ja, Losfee ist ja gut. Ist das nur auch mal irgendwie ein bisschen dein Job hier mit den Losen? Ja, und dann hatte ich keine Strohhalme mehr. Wie, keine Strohhalme mehr? Ja, du hast doch gesagt, die Papierschnipselchen müssen in die Strohhalme rein. Und bei 17 Bewerbern. Und ich hatte nur 16 Strohhalmstückchen. Ja, und dann? Ja, habe ich neue Strohhalme gemacht. Wie, neue Strohhalme gemacht? Wie macht man denn Strohhalme? Ich bin an die Schublade hier hinten in der Küche gegangen. Und da waren tatsächlich noch welche in lila. Die gefallen mir gut. Ja, Losfee. Aber das ist jetzt soweit fertig? Ja, das kannst du so benutzen. Ach, das ist ja herrlich. Dann sag ich mal an der Stelle ganz herzlichen Dank. Oh, das ist das erste Mal, dass er Danke sagt. Ja, es ist halt ein guter Tag heute auch irgendwie. Und magst du noch ein bisschen bleiben? Ja, wenn ich dann darf, ja. Aber du weißt, ne, nicht so viel an der Schublade rappeln, sonst geht die wieder zu. Okay. Puh, das ist immer ein Auftritt mit der, ne? Ja, die ist schon eine Nummer, ne, muss man schon sagen. Also, tatsächlich niegelnagelneue Lose. Jetzt haben wir noch einen besonderen Umstand, nämlich unser Kamera-Auszubildender weilt heute nicht im Headquarter. Nein. Muss der Ersatzmann ran. Ja, warte. Da ist er. Gut, man sah eine Hand mehr nicht. Aber ach so, der kann aber. Jetzt musst du mich einweisen. So. Ja, oh, jetzt sieht man dich. Ja, okay, sehr schön. Ja, ich mach das ja zum ersten Mal, den Job heute. Oh. Gut, 17 Lose, Quersumme 8. Richtig? Ja. Dann. Achte? Dann gewinnt heute das 8. Los. Yay! Gut. Also, auf ins fröhliche Lose ziehen. Die Lose werden gemischt. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt hört. Das ist gar nicht spektakulär genug. Warte, ich hol doch mal eben den Mixer. Anja, wo ist denn der Mixer? Losfee. Naja, gut. Also, Lose sind gemischt. Videobeweis ist da. Und ich ziehe Los Nummer 1. Dachte ich zumindest. Dachtest du zumindest. Die rutschen ihm aus den Fingern. Das gibt's doch gar nicht. Ich dachte, ich könnte das so schön mit links, aber das geht mit links gar nicht so. Los Nummer 1. Ich muss mal gucken, wie lang mein Kabel ist. So, jetzt. Nicht gewonnen hat der Girard. Oh. Jetzt würde ich das ja hier so gerne hinlegen, wie bei, wie heißt denn das, wo die das immer so hinlegen? Na, ist egal. Los Nummer 2. Nicht gewonnen hat der Holzwurm Björn. Los Nummer 3. Hat so schön gemacht, die Losfigur. Oh, jetzt ja, hat sie sehr schön gemacht, muss ich sagen. Also ich bin begeistert. Den Finger gestochen. Den Finger auch noch gestochen. So, Los Nummer 3. Das Los Nummer 3 hat nicht gewonnen, die Steffi. Die Steffi, oh. Ja, die hatte das ja auch schon. Die hatte das ja auch schon. Los Nummer 4. Oh. Halbzeit. Quasi, genau. Ja. Halbzeit. Sagen wir Bergfest oder wie sagt man da? Bergfest. Bergfest. Nicht gewonnen ist, hat der Hans. Der Hans, der Andi heißt. Oh. Das war natürlich ein Erstgewinner gewesen. Ja, das stimmt. Wir sind jetzt bei Los Nummer 5. Und im Los Nummer 5 steckt ein Zettel mit dem Namen Arne. Arne hat also leider auch nicht gewonnen. Das heißt, das müssen wir auf ein andermal noch. Aber der hat schon mal gewonnen und den Lebercast vorgestellt, wenn ich das richtig weiß. Ja, der genau. So, dann sind wir jetzt bei Los Nummer 6. Das Los Nummer 6 ist beschriftet mit einem ganz langen Schriftzug Tee und Kekse. Meet Judith. Das wäre auch eine Erstgewinnerin gewesen. Jetzt kommt das Los Nummer 7. Das ist also das letzte Los vor dem Siegerlos. Das heißt, derjenige, der jetzt gezogen wird, der hat natürlich extrem Pech gehabt. Und zwar der liebe Uwe, der wäre auch ein Erstgewinner gewesen. Das ist ein Jammer. Und jetzt dürfen wir gespannt sein, wen ich hier im Los Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ziehen werde. Die Spannung steigt. Boah, ich bin ganz aufgeregt. Ich kriege das hier gar nicht auseinander. Ich würde ja so jemanden wünschen, der noch nicht hier war. Ja. Ich kriege das nicht auseinander. Ah, jetzt machst du das aber spannend, sag mal. Ja, ich muss mal hier den Anfang finden. Wo ist denn der? Ja, ist wie beim Klopapier. Ach, ganz schrecklich ist das. Gewonnen hat. Er hat es auch schon mal gehabt. Der Chris hat gewonnen. Das heißt, das Wann der Waffeleisen geht nach Luxemburg. Das ist ja auch schon ein Auslandsaufenthalt. Das ist ein Auslandsaufenthalt. Und ich denke mal, wir gratulieren jetzt mal erst an dieser Stelle ganz herzlich mit einem satten Applaus von der Bandmaschine. Lieber Chris, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß ja, beim letzten Mal hast du das Ding irgendwo beim Grenzübertritt, glaube ich, angenommen und dann Richtung Gießen verbracht. Ja, das, da war was. Da war was. Das richtig stimmt. In Erinnerung habe. Das stimmt. Wir sind also sehr gespannt, wohin das Wanderwaffeleisen dann diesmal seinen Weg finden soll. Würden wir dich bitten, dann dem Christian irgendwie zeitnah in der nächsten Zeit mitzuteilen. Christian, der Chris und ihr habt irgendwie einen Kontakt miteinander, oder? Also ich, zumindest über Twitter, Direct Message sollte doch funktionieren. Genau. Einfach bitte melden und dann müssen wir mal gucken. Ich komme leider gerade nicht nach Luxemburg. Ich habe dort oft Konzerte, zumindest grenznah in der Gegend, aber momentan steht da auch nichts an. Also wird es wohl doch auf dem ganz normalen Postweg unterwegs sein. Aber melde dich einfach bei mir, gratuliere. Wird dir bestimmt wieder Spaß machen und dann machen wir alles Weitere von hier aus. Dann sind wir sehr gespannt auf die Zusammenfassung des vorhin genannten Buches. Genau. Wie gesagt, schriftlich, 2 DIN A4 Seiten, nicht mehr wie 4000 Worte. Genau, ach so. Wir müssen das ja auch Korrektur lesen können. Und dann aber im freien Vortrag im Backhauscast. Ne? Ah ja. Ja, das ist natürlich auch schön. Also vielleicht so ein bisschen als Hörspiel aufgearbeitet. Als Auslöse gegen das große Ausquetschen. Das wäre auch ne? Ich will nicht ausgequetscht werden. Es besteht ja auch immer noch die Möglichkeit, hier an einem Quiz teilzunehmen. Ne? Mit so ganz einfachen Fragen wie, was ist das? Man kann drauf sitzen, man kann drin liegen und damit Zähne putzen. Christian weiß es. Das war dem Frank seine letzte Sonne. Ich stehe auf Schlauch. Was sitzen? Also was ist das? Man kann drauf sitzen, man kann drin liegen und man kann damit die Zähne putzen. Was ist das? Kenne ich nicht. Kennst du nicht? Ist ganz einfach. Bin ich vorhin auch dran gescheitert. Ja. Ein Stuhl, ein Bett und eine Zahnbürste. Ah. Ja, okay. Gut. Ja, Ich wollte ja nur mal unsere Quizqualitäten noch mal ins Rennen werfen. Ich war nicht so weit unten im Keller, um nach Antworten zu suchen. Ich hatte es auf höherem Niveau verortet, aber... Nein, hohes Niveau, ja. Nicht hier. Ja, falscher Fehler von mir. Ja. Für hohes Niveau suchen Sie einen anderen Podcast Ihres Interesses. Ja, da sind wir. Ja, wir machen ja Audiocast, da ist nichts mit Niveau. Ja. So, ja. Haben wir das auch? Haben wir jetzt alles erzählt? Was wollte ich noch? Weißt du, was ich jetzt gelesen habe? Was? Ich habe jetzt gelesen, Alkohol ist ungesund. Ach. Habe ich direkt am nächsten Tag aufgehört. Ja, so. Mit Lesen. Das ist gut. Ja, gut. So viel zum Thema Niveau. Ich kann noch tiefer, aber ich weiß nicht, ob wir dahin wollen. Oder ob ihr dahin wollt, muss ich ja fragen. Ich will da schon hin, ist das egal. Wie du willst. Wir sind alles gewohnt. Wo geht das hier hin? Quo vadis, wo vadis? Ja. Come on now. Oh. Ja, Entschuldigung. Stimmt, ich habe ja eine Repräsentantenrolle auch. Ja, ja, da muss ich aufpassen. Ja, das ist richtig, ja. Das Chef des Backhaus. Schön, dass du mich erinnerst. Ja. Sehr, sehr gerne. Ja, was machen wir jetzt? Normalerweise käme ja jetzt irgendwie noch ein Highlight. Jetzt käme. Und wird käme. Das große Backhauscast ausquetschen. Ah. Eine vertraute Stimme an der Stelle. Das ist natürlich jetzt bei der Folge ist das schon wieder sehr, sehr komisch jetzt. Ne? Sehr komisch, ja. Ja, hätten wir doch nochmal selber einsprechen sollen. Ich hatte schon vielleicht überlegt, ob ich es mal eins meiner Kinder einsprechen lasse. Ja. Aber. Das große Backhauscast ausquetschen. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass ich vor die Wahl gestellt wurde. Aha. Wie? Jetzt haben wir doch einen. Du hast, ich nehme das Quiz. Ja. Ja, das ist kein Problem. Worauf kann man sitzen, liegen und womit kann man Zähne putzen? Ich weiß es schon wieder nicht. Also. Mach mal ausquetschen, weil ich habe da nämlich eine kleine innovative Idee, falls wir überhaupt so weit kommen. Es gibt in diesem Haus ein Quiz, das ist gleich gemacht. Das müssen wir nur holen. Ja, aber jetzt quetschen wir mal. Ach so, ich dachte, du hättest dich für das Ausquetschen entschieden. Da. Weiß ich dann zumindest. Ich könnte den Tweet raussuchen, ich lasse mich gerne ausquetschen. Braucht man keinen. Okay. Aber ist ja wurscht, ist ja gehofft. Ja, als Erfinder des Ausquetschens und stellst du dich mit der Aufgabe natürlich selber auch. Ja. Shitstorm, nein, war kein Shitstorm. Nein. Das Quiz ist schön. Ja. Ich habe selber Quiz mitmachen dürfen, ich habe selber zwei Quiz entworfen, aber es macht halt wahnsinnig viel Arbeit. Also wenn es ein schönes Quiz sein soll, macht es viel Arbeit. Ja. Und wenn man dann so ein Buch aufschlägt, wo irgendwelche, weiß ja selber, das ist dann etwas, das fand ich dann zumindest eher langweilig. Ja, pass auf, dann erzähle ich jetzt mal, welche komplexe Idee wir mit unserem Haus- und Hofjuristen durchgegangen sind jetzt die Tage. Okay. Es stand nämlich im Raum, ob man die Bewerbungen für das Wanderwaffeleisen trennt, und zwar in eine Gruppe von Leuten, die es schon hatten, und in eine Gruppe von Leuten, die es noch nicht hatten, und ob man dann zwei Lose zieht. Und das heißt, dass der, der es noch nicht hatte, bekommt es. Der, der gezogen wird und es schon hatte, der wird aber auch mit eingeladen zur nächsten Sendung, quasi so als Mentor für den Newcomer. Und dann hätten wir natürlich die große Chance zu sagen, wer noch nicht da war, muss erstmal ins Quiz. Und der, der wo schon da war, der kommt ins große Ausquetschen. Aber wir haben das schriftlich nicht hingekriegt, das so zu manifestieren, dass das hieb- und stichfest ist. Deswegen haben wir diese Idee erste Mal verworfen. Und die Losvier war nicht eingearbeitet. Und die hat ja auch noch gemeckert. Sie hat das alles nicht verstanden, was wir da wollen. Ich weiß ja nicht, wenn Christian, hättest du es jetzt verstanden auf den ersten zuhören oder muss ich nochmal? Ich habe es im Gegensatz zu deinem komischen Quizfrage vorhin komplett verstanden. Ah. Ich bin höchst begeistert. Ich frage mich, wie lange habt ihr daran gearbeitet? Wie viele Ausschüsse musstet ihr einberufen? Wie viele Gesetzesvorlagen habt ihr eingebracht? Das scheint mir ja fast noch komplexer als einen Covid-Impfstoff zu finden. Und ihr habt es geschafft. Ich finde die Idee absolut genial. Ich dachte vorhin auch, wie ihr gesagt habt, 17 Leute, wird immer mehr. Und ganz viele neue, die man ja auch gerne hören würde. Aber die anderen hört man ja natürlich auch gerne. Also ihr habt ja da die Quadratur des Kreises. Macht es genau so. Also mir würde das super gut gefallen. Ja, dann werden wir das der Losfee nochmal erklären. Oh, das, oh. Machst du das oder muss ja, ich da mitmachen? Ja, ja. Das würde ja. Ich machen. Ja, gut. Jetzt sagst du gar nichts mehr. Ja, ja, dann arbeiten wir mal da weiter an der Idee. Da müssen wir mal gucken, vielleicht. Dann wird das die nächste Backhauscasts Innovation. Vielleicht machen wir das dann zur 50. Nee, das, wenn machen wir das gleich bei der nächsten. Genau. Sonst haben wir selber wieder vergessen, wie wir es vorhatten. Das machen wir direkt in der Novemberausgabe. In der Novemberausgabe mit dem Chris. Genau. Das wäre gut. Cool. Und bewerben wie bisher, weil ihr wisst einfach, ja, wer schon da war und wer nicht da war. Genau. Das sortiert es dann links und rechts rein. Bewerbung los für den Blick. Ja, ich hatte dann auch schon in meinen Notizen vorbereitet, also die noch nicht da waren, habe ich schon hier andersfarbig unterlegt in meinen Notizen. Das heißt, wir hätten die schon rausfischen können direkt. Ist nur an den zwei Töpfen gescheitert. Okay. Ja. Los naja, geht. Ja gut, dann denken wir mal weiter in diese Richtung. Sehr cool. Und ja, das große Ausquetschen, Frank. Genau. Du bist hier der Quetscher vom Dienst. Ich quetsche mal los mit der ersten spektakulären Frage. Christian, wie heißt du? Ich heiße Christian. Yay. Christian Müller. Und welches Alter hast du, welches möchtest du preisgeben oder ist das sowieso alles gut so für dich? Das ist alles gut so. Ich muss dann tatsächlich auch immer wieder mal überlegen sogar. Ich stelle fest, dass ich mein Alter nicht immer weiß, aber ich weiß es. Ich habe mich gut vorbereitet auf die Sendung. 57. 57. Wenn man 57 Jahre alt ist, wie schaut's aus mit dem Familienstand? Wir wüssten immer gern den aktuellen und den gewünschten. Der aktuelle Familienstand ist verheiratet und der gewünschte Familienstand ist verheiratet. Hört deine Frau den Backhauscast? Sie hört gar keine Podcasts, also auch nicht diesen, was nichts mit euch zu tun hat, sondern ist einfach überhaupt nicht ihr Ding. Das kann ich sogar teilweise nachvollziehen. Ja. Ich habe Dinge gehört die letzten Monate, wollen wir nicht drauf weiter eingehen. Wenn du gelegentlich auf deine Körperwaage kletterst, dann zeigt die ein Gewicht an. Ja. Welches ist das und ist das Zielgewicht oder gibt es da eine andere Marke? Ich habe jetzt länger nicht gewogen. Zurzeit ist es Corona-bedingt es ist immer zu mehr, als ich eigentlich wünschte. Es dürften so 95 Kilo sein. Mhm. Mein Ziel ist es, immer unter 100 zu bleiben. Also 100 geht gar nicht. Mhm. 95 ist aber auch Minimum 10 zu viel. Mhm. Ich denke da immer an früher, an Wanderungen mit den Kindern, wenn man da mal so einen halb hohen Sprössling bei der Wanderung dann auf die Schulter nimmt, der dann so, 12 Kilo wiegt. Das kennt ihr vielleicht auch. Mhm. Und dann läuft man da mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten und setzt das Kind dann ab. Dann fühlt man sich dermaßen leicht, man könnte fast fliegen. Ja. Und ich denke immer, wenn ich jetzt so auf den Schlag 10 Kilo wegbringen würde, dann würde ich mich ja genauso fühlen. Es geht halt leider nicht so schnell. Nee, der Effekt ist nicht da. Aber letztendlich ist es einfach der Hammer. 10 weg. Ja. Ich versuche mich halt jetzt mehr zu bewegen. Das Bogenschießen ist jetzt zwar kein super Ausdauersport, aber strengt auch an, ist auch Sport und ein bisschen mehr Fahrradfahren und so. Ja, aber Diät oder was? Ich mache halt jetzt Ananas-Diät. Du isst alles außer Ananas. Ganz genau. Jetzt sind wir auf der richtigen Ebene angekommen. Jetzt weiß ich, wo ich euch abholen muss. Ja, jetzt bin ich auch wieder dabei. Der Klaus hat schon aus dem Fenster geguckt. Nee, ich esse gerne und ja, ist halt so. Das ist so, ich kann das so gut nachvollziehen. Ja, ist ein Projekt, wo man sich auch ein bisschen Zeit nehmen sollte mit dem zu schnellen Abnehmen. Das taucht halt auch nicht. Das ist auch nicht nachhaltig. Ja. Jo, das war zum Gewicht. Genau. Oh, jetzt habe ich das große Vergnügen, dich nach deinem Beruf zu fragen. Ich meine, nur für den völlig unwahrscheinlichen Fall, dass jemand 102 Folgen umwoben. Genau. Und dass jemand hier unser Audioformat hört und nicht den Umwomukum, könntest du es kurz nochmal erzählen? Ich bin mein Beruf. Mein Beruf ist schlichtweg Orchestermusiker. Mhm. So heißt es. Orchestermusiker, also Instrumentalmusiker im Bereich klassische Musik. Dazu gekommen ist in den letzten 12, 13 Jahren auch Dirigent von Orchestern, was ich auch studiert habe, aber die ersten vielen, vielen Jahre habe ich hauptsächlich als Orchestermusiker gearbeitet und mache das auch jetzt noch. Mhm. Das Instrument verrate ich jetzt nicht. Wer das nicht rauskriegt, oh. Ja. Ist denn dieses Instrument? Jetzt dürfen wir es nicht sagen. Jetzt wollen wir danach fragen, aber dann müssen wir drumherum schlawenzeln jetzt. Ja. Wir wollten da ein bisschen nachfragen. Ja, fragen wir. Wie kommt man darauf? Als, ich weiß nicht, Bub oder ich weiß gar nicht, wann es passiert ist, wie kommt man darauf, Oboe zu lernen zu wollen, spielen zu wollen? Ja, also auf jeden Fall kann man vorher schon mal sagen, dass Oboe ein sehr spezielles Instrument ist. Mhm. Da braucht man also schon, wie soll ich sagen, muss man schon ein bisschen verrückter sein und das also wirklich wollen. Mhm. Wie komme ich drauf? Um vorne anzufangen, komme aus einem sehr musikalischen Haus. Sowohl Großeltern wie auch Eltern, alle haben oder spielen noch, soweit sie noch leben, Musik im Amateurbereich, klassische Musik. Meine Eltern, mein Vater hat Cello gespielt, meine Mutter spielt Querflöte. Mhm. Das heißt, in unserem Haus war immer Musik vorhanden. Beide Eltern sind mit Hingabe abends in die Orchesterprobe gegangen, einmal in der Woche. Und das haben wir Kinder auch immer mitgekriegt. Das war also wirklich das größte Hobby. Und da konnte kommen, was wolle. Die sind auf jeden Fall immer in diese Orchesterproben gegangen. Als wir mal älter waren, durften wir auch mal mitgehen. Das hat mich also immer sehr fasziniert. Natürlich fängt man dann auch recht früh an, selber was zu spielen. Da meine Mutter Querflöte und auch Blockflöte spielt, war also mit 5 Jahren die Blockflöte das erste Instrument, wo man mal mit Musik in Berührung kommt, wo man Noten lernt. Das ist relativ schnell erlernbar. Und das hat sie also gemacht, hat dann auch meine ganzen Freunde und Kumpels angefangen zu unterrichten und hat dann so ein kleines Blockflötenunterrichtsbusiness angefangen. Als Amateurin, der hat nicht Musik studiert, aber ging gut. Mein Vater hat Klavier gespielt, bedeutet so mit 7 Jahren, Klavier war da, ging es dann also auch mit dem Klavier los. Mhm. Was dann später auch unerlässlich ist, wenn man Musik studieren will, geht es ohne Klavier gar nicht. Ja. Sehr gerne Klavier gespielt, spiele jetzt noch gerne Klavier. Ja, und dann war natürlich die Frage nach einem weiterführenden Orchesterinstrument. Mhm. Streichinstrument, obwohl mein Vater Cello gespielt hat, hat mich eigentlich nicht so gepackt. Durch die Blockflöte war doch eher das Blasinstrument für mich von Interesse. Mhm. Querflöte sollte es nicht sein. Ich war da auch im Orchester mit und habe gemerkt, Querflöten gibt es sehr viele, die prügeln sich da um die Plätze, dass sie überhaupt mitspielen dürfen. Klarinette, sorry an die Klarinettistinnen und Klarinettisten, hat mich damals und auch, ja, heute kann ich nicht sagen, aber damals einfach vom Klang her nicht so interessiert. Ja. Aber es gab eben dieses besondere Instrument, auf das mich mein Vater immer wieder hingewiesen hat. Der hat also sonntags, im ganzen Haus liefen also Symphonien, teilweise Live-Übertragungen, Beethoven, Brahms, irgendwas. Mhm. Und immer wenn dann so ein Solo von so einem besonderen Instrument kam, dann hat er gefragt, was ist denn das? Mhm. Und irgendwann wusste ich, das ist also jetzt die Oboe. Also er hat auch gefragt, was ist das? Ja, das ist Querflöte, das ist Geige. Mhm. Also hat mich da sozusagen gehörbildungsmäßig erzogen. Sehr gut. Ja. Und die Oboe, die gefiel mir einfach. Und ich wusste, das ist selten. Man ist dann da eher begehrter Mensch und ja, vielleicht bin ich jemand, der begehrt sein will, keine Ahnung, da müsste man jetzt Psychologen fragen, war auf jeden Fall klar, dieses extra Ding, dieses exotische Teil, das will ich unbedingt lernen. Ja, ja, sehr schön. So kommt man zur Oboe. Ja, das ist ja echt spannend und mich erinnert das an die Tochter meiner Arbeitskollegin, die hat als Erstinstrument, also die hat mit Musik noch gar nicht so was zu tun gehabt, sie wollte gern ein Instrument lernen, kam zu ihrer Mutter an und sagt, sie wird gern Oboe lernen. Also die hat sich mit anderen Instrumenten gar nicht beschäftigt, ganz zielgerichtet Oboe hat die sich gewünscht, weil die den Sound so toll findet von dem Ding. Das fand ich auch so eine Entscheidung von einer, wie alt waren die da? 9 oder 8 oder sowas. Fand ich cool, das so zu entscheiden. Ne? Also 80% der Antworten von anderen Oboisten ist, sie haben als Kind im Kindergarten Peter und der Wolf gehört. Okay. Da spielt ja die Oboe die Ente. Ja, ja. Habe ich tatsächlich nicht gehört. Also meine Eltern haben mir nie Peter oder Wolf vorgespielt. Ja, das was kann gut sein, ist, tatsächlich, ja. Denn die Ente, die muss da wirklich recht in einer tiefen Lage auch so ein bisschen persiflagisch quaken. Mhm. Also eher nicht so schön nicht so spielen. Schön, ne? Also schon anständig, aber ja. Ich glaube, hätte ich dieses Quaken gehört, hätte ich es vielleicht gar nicht genommen. Also das ja. Peter und der Wolf ist bei mir nicht die Frage. Ich spiele es mittlerweile sehr gerne. Es ist total witzig und klasse, extrem schwer übrigens. Mhm. Aber nein, so eine, wie gesagt, ein Solo in einer Beethoven-Symphonie, es ist herrlich. Also nach dem Gewitter in der Pastorale, wenn alles, die Welt zusammenbricht und dann geht die Sonne auf und was ist Oboen-Solo? Ja. Ich kriege jetzt gerade schon wieder Gänsehaut, wenn ich das nur erzähle. Ach, das ist schön, ja. Ja, ja, wir hatten uns das halt hier wirklich gefragt, weil das ist ja sonst, also ich sag so, also wir als Standardjugendliche, da war ja Stöpselmusiker, genau, für uns war ja immer, wenn Instrument irgendwas laut ist, ne? E-Gitarre, Bass, Schlagzeug, das ist schön, aber das ist, man sieht, dass es auch durchs Elternhaus geprägt ist dann eigentlich letztendlich, oder? Auf jeden Fall. Ja, genau. Das heißt, die Entscheidungshilfe, sage ich mal, kommt natürlich dann von da. Schön, schön, schöne Geschichte. Das ist tatsächlich was ich von dir noch nicht gewusst habe. Das ist super. Ja. Und dann das noch, also ihr habt ja ein paar Minuten Zeit, oder? Ja, schon. Ist noch Band auf der Maschine. Ja. Ist noch Band auf der Maschine. Dann käme ja, weiß nicht, ob es noch kommt, aber die weiterführende Frage, warum denn dann studiert? Mhm. Das ist eigentlich wieder genau dieselbe Geschichte. Also nicht zum Geld verdienen. Wenn ich Geld verdienen hätte wollen, wäre ich doch meinem ersten Idee gefolgt und wäre Biochemiker geworden. Hätte dann Chemie studiert oder Biochemie studiert, hätte vielleicht heute einen Nobelpreis oder was weiß ich was. egal. Aber nee. In diesem Laienorchester, in dem ich dann ja dann auch bald gespielt habe, beziehungsweise früher als Kind habe ich schon beobachtet, da war ein für mich damals ein alter Oboist, der hat sich das Oboespielen selbst beigebracht, Hobby-Oboist, kommt eigentlich aus einem sehr musikalischen Haus, aber er selber hat einfach absolut furchtbar, grauenhaft gespielt, er hat nie das wirklich richtig gelernt, auch ein ganz grässliche Oboe und dann dieses mit den Mundstücken, mit den Rohren. Also, was ich damit sagen will, der war eigentlich immer die Witzfigur in diesem Orchester. Mhm. Alle anderen, ich meine, Amateure spielen nie perfekt, aber naja, halt mit Leidenschaft. Und ich finde, eine Querflöte, eine Geige, eine Klarinette, ein Kontrabass, eine Trompete, auch wenn es nicht perfekt ist oder wenn mal was quietscht, okay, da kann man drüber wegsehen. Aber wenn der gespielt hat, haben wir alle immer lachen müssen. Dann dachte ich, also das will ich nicht. Und dann kam ein junger Student, der von der Musikhochschule in dieses Orchester und dann hat der gespielt und das war zum Niederknien schön. Und ich wusste sofort, aha, Amateur ist Witzfigur und Student, wow, das ist Oboe, so wie ich es auch aus dem Radio kenne. Mhm. Und das ist nur zu erreichen, indem ich studiere. Ja. Das war der Hauptgrund, ist es auch heute noch. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, dass ich so spielen kann, wie ich jetzt spiele. Man kann das heute als Amateur mittlerweile auch schon erreichen, dass man ganz anständig spielt. Aber wirklich professionell Oboe macht halt mir Spaß und das wollte ich einfach. Und Studium, Musikstudium ist ja gar nicht so einfach. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass man sich irgendwo einschreibt und den ganzen Tag auf dem Instrument rumspielt. Das ist ja doch recht komplex. Nee, man kann sich nicht einschreiben. Man muss eine Aufnahmeprüfung machen. Mhm. Das bedeutet erst einen ziemlich heftigen Theorieteil. Da muss man schon echt viel wissen. Da gibt es dann auch spezielle Kurse, dass man sich da noch fortbilden kann in Harmonielehre, in Gehörbildung, alles Mögliche, Musiktheorie, Musikgeschichte, also wenigstens mal wissen, wann ungefähr ein Mozart und ein Haydn zu finden ist und solche Sachen. Ja. Das muss man schreiben und wenn man das bestanden hat, was schon echt eine heftige Prüfung ist, dann kommt noch das Vorspielen und da muss man schon auch echt ganz schön gut sein, dass man dann überhaupt angenommen wird, weil ein Musikstudium ist auch was Teures. Also nicht jetzt, für mich war es kostenlos, aber letztendlich zahlt das ja auch der Steuerzahler. Mhm. Du bist halt nicht wie in einem anderen Studium in einem Vorlesesaal, wo dann, was weiß ich, keine Ahnung, wie viele da drin sind, 100 oder 200 Studenten sitzen und vorne ein Professor 2 Stunden lang einen Vortrag hält. Mein Musikprofessor hat halt dann 1,5 Stunden persönlich nur für mich Zeit. Eben der Unterricht, der Hauptfachunterricht. Mhm. Und das ist natürlich ein extremer Luxus. Welcher Student hat schon den Professor so lang für sich und dann natürlich auch unter der Woche vielleicht wieder nochmal und dann andere. Aber da wird auch ausgesiebt. Also wenn du da nicht dann die Zwischenprüfungen bestehst oder so, bist du dann sofort weg, weil es warten einfach hunderte von anderen drauf und da kannst du also kein Bummelstudium machen. Du musst in 4 Jahren fertig sein, ansonsten bist du einfach raus aus dem Business. Ne? Und da muss ja die Chemie zwischen dem Prof und dem Studi auch wirklich stimmen, ne? Sonst geht man sich da ja echt auf den Zahn die ganze Zeit, oder? Wenn es geht, also man sucht sich das auch, wenn es irgendwie geht, vorher schon ein bisschen aus, welchen Klang möchte ich lernen, welcher Oboist, so ging es bei mir. Bei mir war damals die Frage, Konservatorium in München oder Musikhochschule. Ja. Ist von der Wertigkeit im Musikstudium an sich gleich. Mhm. Bei mir wurde es dann Konservatorium, weil da eben ein Oboist war, ich hatte mir dann auch Platten gekauft und die Aufnahmen und das hat mich so fasziniert. Und ich habe gesagt, so möchte ich spielen, das gefällt mir. Ja. Und deswegen die Entscheidung, dort vorspielen. Klar, wenn es nicht geklappt hätte, dann probiert man es noch woanders. Es gibt natürlich auch noch mehr gute und schöne, aber sollte halt schon in München sein, wenn es geht. Und so ist es dann das Konservatorium geworden. Cool, danke. Ja, sehr, sehr schön. Wir wären auf unserem Katalog bei der Frage nach deinem Wohnort. Mein aktueller Wohnort ist im Allgäu in Kaufbeuren. Ist das auch der gewünschte Wohnort? Weil du hast ja mit Wohnorten auch ein ganz spezielles Verhältnis, möchte ich mal sagen, an der Stelle. 27 Umzüge. Sauber. Nicht 27 Städte, auch innerhalb gerade in meiner Geburtsstadt München natürlich sehr viele. Hierhin, dorthin, dahin, dann wieder weg aus München, dann wieder hin. Das zeichne ich jetzt nicht komplett nach, dieses Bild. Vorletzte Station war dann wieder München. Dann alle 4 Kinder aus dem Haus, riesige Wohnung zur Miete. Wenn man so als Vagabund unterwegs ist, klappt es nicht mit dem Eigenheim. Nee. Also zur Miete, relativ günstig. Da ich im Staatsdienst bin, gab es da so eine vergünstigte Wohnung, aber auch die war dann letztendlich zu groß und zu teuer. Dann in eine kleinere Wohnung innerhalb Münchens zu wechseln, wäre noch teurer geworden. Klaus, das kannst du nachvollziehen. Ne? Ja. Du hast dich da auch bemüht in der letzten Zeit. Das stimmt. Wem erzähle ich das? Also finanziell wäre das noch mehr Quatsch gewesen. Und dann sind wir drauf gekommen, im Allgäu ist es schön. Wir hatten ja durch unseren Dauercampingplatz in der Nähe von Markt Oberdorf hier die Gegend kennengelernt und dann war eben die Frage Markt Oberdorf oder Kaufbeuren. Also nicht komplett aufs Land, man hätte ja irgendwie ganze Bauernhöfe mieten können für 200 Euro im Monat, kriegst du einen ganzen Bauernhof. Und? Wahrscheinlich alt und verfallen, aber vor allem extrem verlassen. Das wollte er dann auch nicht, dann musste wieder mehrere Autos haben. Ich musste also in Bahnhofsnähe wohnen und das ist jetzt hier in Kaufbeuren gelungen. Cool. Trotzdem bist du hier, also du hast halt die Stadt. Alles, was ich als Stadtkind so brauche, ist da, im Kleinen, aber es ist da. Und ein paar Schritte raus, hinterm Ortsschild, fangen schon die Kühe, das Bimmeln an. Also ist hier wirklich in der Urlaubsgegend. Das ist toll. Und das ersetzt so ein bisschen das Kapstadt. In Kapstadt wohnst du ja auch in der Urlaubsgegend Nummer 1. Mhm. Und jetzt merken wir, wir wohnen wieder in einer Urlaubsgegend. Merken das jetzt auch bei Corona, was hier an Leuten momentan aufläuft. Mit Fahrrädern ist ja da helle Wahn, weil es einfach schön ist. Und ich gehe einfach aus dem Haus, gehe spazieren oder ich nehme meinen Bogen oder nehme mein Fahrrad. Es ist toll. Das heißt, ist das so ein Gefühl von angekommen und die 30 reise ich nicht mehr, was die Umzüge betrifft, oder? Das hoffen wir. Tatsächlich sind wir angekommen. Meine Frau geht es genauso. Fühlen uns sehr wohl hier, hoffen, dass alles so bleibt. Die Wohnung ist natürlich, kostet ein Viertel von dem, was uns in München zu erwarten hätte. Bei der Größe. Ne? 4 Zimmer, alles wunderbar. Und fühlen uns da einfach wohl und hoffen, dass wir hier bleiben können, dass also nicht irgendein Ereignis uns nochmal wegtreibt, aber wir wüssten jetzt nicht, was. Also das Bestreben ist aktuell nicht da. Ja, also aus eigenem Antrieb eigentlich nicht nochmal. Genau, ja. Ja, okay. Ja, ja, das würde ich als angekommen bezeichnen. Und da ihr passionierte Camper seid, ist ja auch die Möglichkeit, sich mal woanders zu Hause aufzuhalten. Ich sage das mal bewusst so, weil so habe ich es mit dem Wohnwagen erlebt, als wir selber noch gefahren sind. Du hast das zu Hause auf zwei Rädern hinten dran gehangen ans Auto, bist irgendwo hingefahren und warst dann halt mal da zu Hause für eine gewisse Zeit und hast dich dann auch wieder gefreut, ins Heim zu kommen. Das ist so schön an Camping, finde ich immer. Genau so ist es. Der Wohnwagen scharrt schon mit den Hufen. Ich war gerade schon draußen, habe schon alles festgezurrt. Morgen geht's los Richtung Erding, grobe Richtung. Da gibt es einen kleinen See, einen schönen Campingplatz und direkt am Campingplatz ein Bogenparcours und ein Bogenfachgeschäft. Sehr schön. Und da werde ich 3 Tage mit meinem Sohn verweilen. Wir werden jeden Tag Bogen schießen. Also du gehst aus dem Wohnwagen raus, gehst um die Ecke und dann geht's gleich los. Sehr gut. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ja, besser geht das nicht. Jo, wie quetschen wir denn weiter? Wir waren eben schon bei Gewicht. Da kommt jetzt die Frage, Christian, nach deinem Lieblingsessen. Jetzt bin ich ganz gespannt, ob es da überhaupt eins gibt. Ja, jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich mir gedacht habe, da es ja das Quiz nicht gibt und der ein oder andere das Quiz vermisst, werde ich euch langsam auf die Spur bringen. Ihr müsst raten. Okay. Versteht ihr das Prinzip? Ja? Ja. Auch Klaus in der unteren. Ich bin in dieser Rolle ja gewohnt zu raten. Ja. Der Klaus ist, da muss ich jetzt mal gucken. Er guckt noch ein bisschen irritiert. Ja, also Lieblingsgericht. Ich gebe alles. Ja. Natürlich esse ich viele Sachen gerne, aber über Jahrzehnte hin und eigentlich bis heute gibt es ein Gericht, das ist mein Lieblingsgericht, besteht aus 2 Teilen, einem Fleischteil und einem Gemüseteil. Blumenkohl! Fast, ist noch nicht ganz recht. Fangen wir mal mit dem Gemüseteil an. Ich kenne einen Podcaster, Bertig, aus dem Oberbergischen, der das immer gerne kurz vor dem Wochenende isst. Pommes. Ja, das ging aber schnell. Ja. Der Fleischteil? Der Fleischteil, also dazu, da kann ich verraten, mein Vater kommt aus Franken. Und Metzgersfamilie sind Würstel, genau, und zwar ganz speziell die fränkische trockene Bratwurst, die rohe fränkische Bratwurst. Also Bratwurst mit Pommes frites habe ich als Jugendlicher, als Kind schon immer gegessen, immer wenn wir irgendwo mit Opa, Oma essen waren. Ich habe lange die Speisekarte studiert und es kam immer Bratwurst mit Pommes frites. Pommes frites haben wir früher gesagt. Heute sagt man Pommes. Pommes. Pommes frites. Ja, hier im Oberbergischen sagen die Fritten. Ja. Die sparen sich das Pommes vorne, weil sie davon ausgehen, dass jeder den Rohstoff kennt, aus dem die gemacht sind. Ja, also die Pommes frites. Das war also damals im Fränkischen noch war noch exotisch. Da gab es halt Kartoffeln oder Bratkartoffeln. Übrigens, Bratkartoffeln, gute Bratkartoffeln heutzutage. Ersetzen die Pommes dann auch sehr gerne. Aber das ist ja auch fast ähnlich, kann man sagen. Aber so eine fränkische Bratwurst mit Pommes, das ist mein Lieblingsessen. Ja, toll. Super. Ja. Klare Sache, oder? Da rennst du hier natürlich offene Türen an. Ja. Wenn du das nächste Mal zu Besuch kommst, die Pommes kann ich mit der Wurst. Und die Bratwürste selbst gemacht bringe ich mit. Sehr geil. Macht ihr ja mittlerweile selber. Und ja. Ich verspreche, welche mitzubringen. Genau, du drehst ja selber durch sozusagen. Dreh durch. Ich drehe selber. Ja, ich drehe hier noch durch. Sehr schön. Lieblingstier steht bei uns. Wir haben ja hier, das ist ja wie so ein Freundebuch eigentlich aus der 4. Klasse. Lieblingstier. Ihr habt Tiere? Ihr habt keine Tiere, gell? Wir haben jetzt nicht mehr Tiere. Ja. Ihr habt Kinder gehabt, ihr habt bestimmt Tiere auch gehabt. Wir hatten Kinder, wir hatten Tiere. Ich habe darüber Hamster, nicht nachgedacht, Maus. Aber doch, ich weiß es jetzt. Ja. Würde das definitiv als Lieblingstier bezeichnen. Es ist gar nicht mal so klein. Es ist ein deutsches Tier, so nennt sich das. Es war bei uns in Südafrika als Alarmanlage eingesetzt. Ganz. Wir haben es auch trainiert, dieses Tier, damit es das auch kann und uns Ganz. Verschont. Ente wäre die richtige Antwort. Ente? Also, so. Ja. Echt? Nein. Nicht Ente. Ich habe einen Arbeitskollegen. Da wären wir wieder beim Lieblingsgericht. Ich habe einen Arbeitskollegen, der sagt, als Lieblingstier immer Zapfhahn. Aber ja. Nee, also ich sag jetzt ganz mal falsch. Ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und sag mal Hund. Hund geht in die richtige Richtung, aber es gibt einen speziellen, also wie gesagt, speziellen Hund. Wachhundqualitäten aus Schweinehund. Aus diesen Landen. Echt? Schweinehund? Da muss ich gleich nochmal, aber jetzt ich muss gleich nochmal was anderes erzählen oder fragen. Ein Hund speziell aus Süd... Aus unserer... also er hatte den Namen unseres Landes hat er im eigenen Namen mit drin. Deutscher Schäferhund? Ja, genau, das ist der deutsche Schäferhund. Ja, wow. Ach so, ich war jetzt bei Südafrika. Ich habe es überlegt, welcher Hund mit Afrika... Nee, also African Ridgeback oder irgendwas. Dort so eine Züchterin gehabt, die wirklich Papiere und alles. Und da wurden dann auch wir getestet, ob wir überhaupt würdig sind, uns so einen Hund kaufen zu dürfen. Und also das finde ich aber gut. Das finde ich aber gut. Also. Und das war einfach aus Sicherheitsgründen mit den Kindern war das wichtig. Und das war ein faszinierendes Tier. Und sollte ich mir aus welchem Grund auch immer wieder ein Tier zulegen, ich würde wahrscheinlich wieder einen deutschen Schäferhund nehmen, obwohl sie leider überzüchtet sind, Hüftprobleme und solche Geschichten. Mhm. Aber das würde ich dann machen, würde noch einen Hundesport auch mit ihm betreiben. Aber man kann nicht alles machen. Und jetzt in der kleinen Wohnung, das ist, würde ich es so nicht antun, auf gar keinen Fall. Ja. Wir hatten dort 1000 Quadratmeter Garten und natürlich auch Freifläche, Wald, Strand, wo man ihn rennen lassen kann. Also kommt jetzt hier schon aus Tierschutzgründen gar nicht mehr in Frage. Ja. Genau. Ja, Lieblingsband haben wir als nächstes hier auf dem Zettel stehen. Da bin ich mal ganz gespannt, was du da sagst. Lieblingsband. Band, also das ist ja dann so. Münchner Philharmoniker. Ja, nehmen wir sie als Band, genau. Ja. Boah, bin ich froh, dass du nicht Münchner Freiheit gesagt hast. Gar nicht. Lieblingsband, es geht schon mal. Ich habe befürchtet, dass es in Musikrichtung geht und da weiß ich immer gar nicht, was ich sagen muss, was so viel Tolles gibt, auch in der Rock- und Popmusik oder speziell da. Also Queen, Supertramp, Pink Floyd, ich wüsste nicht, was ich da sagen soll. Ja, wir hatten schon Gäste, die haben Soulman gesagt, das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Oh. Aber ist egal, muss jetzt auch nicht. Ja. Nein, ist nur Quatsch. Ich dachte immer, das wäre ein Haufen und keine Band. Aber ein Haufen, ja. Genau. Genau, lass die Verrückten mal ein bisschen singen. Mhm. Film. Bist du filmmäßig, Kino? Ich gucke alles Mögliche. Ich gucke halt das meiste einmal an. Ne? Ja. Von daher ist da auch wieder extrem schwierig, nach einem Lieblingsfilm zu finden. Aber es gibt einen Film, wo ich habe mal drüber nachgedacht, den ich sehr, sehr oft, also wirklich sehr, sehr, sehr, sehr oft gesehen habe. Und dann müsste das ja eigentlich ein Lieblingsfilm sein. Mhm. Vielleicht kennt ihr den auch. Es ist eine Zusammenstellung von verschiedenen Slapstick-Sachen. Und er heißt Kentucky Fried Movie. Kentucky Fried Movie. Der kam in den 80er Jahren ins Kino. Wir haben den im Kino mehrmals gesehen. Okay. Später dann auf Videokassette, heute garantiert irgendwo auf Netflix oder Ähnlichem zu finden. Totaler Ulk-Blödsinn, Slapstick, lustig. Und so einen Film kann ich halt oft sehen, weil man halt ja jedes Mal immer wieder noch mal was entdeckt, noch ein Gag mehr. Oder irgendwo im Hintergrund macht noch einer was Blödes. Also mit Airplane ist es ähnlich, so diese lustigen Filme, die kann ich auch tausendmal angucken. Rocky Horror Picture Show, auch oft gesehen, finde ich klasse, aber ja, Lieblingsfilm zumindest damals, Kentucky Fried Movie. Kentucky Fried Movie. Wer, also für euch beide, wer das auf was? Zettel? Vorsicht, sagen. Nicht, dass es einen Leistenbruch gibt. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, damit bereicherst du unsere To-Do-Liste auf jeden Fall. Es ist natürlich jetzt heute eine andere Zeit. Das kann natürlich sein, dass ihr sagt, das ist Blödsinn. Ja, aber wir sind ja gerade humortechnisch sehr einfach gestrickt hier. Also, guckt euch das an, auch diese, wie heißen die Engländer nochmal? Ja, Monty Python wahrscheinlich. Monty Python, das geht ja so in die Richtung. Ja, ja. Ja, dann passt das bestimmt. Ja, ja. Also, da bin ich mir relativ sicher. Ja, Frank, jetzt kommt unser letzter Punkt ist immer, und jetzt kann es beliebig lang werden, dieser Abend, wenn wir jetzt die Frage nach den Hobbys stellen. Aber wir haben das Bogenschießen schon durch. Bogenschießen. Aber wir werden, wenn wir dich da haben, wir werden über dein zweites Hobby reden müssen, wahrscheinlich. Ja. Ja. Da ist bemerkenswert zu sagen, dass ich über viele Jahrzehnte gar kein Hobby hatte, außer der Musik, die ja auch der Beruf ist. Da sagt man immer so schön, das Hobby wird zum Beruf. Toll, glückselig, du machst den ganzen Tag, was dein Hobby ist. Das ist sehr schön, gar keine Frage. Das ist aber auch sehr anstrengend. Das ist auch manchmal total doof. Das ist manchmal auch so richtig ärgerlich. Und ich will nie wieder Musik machen und das ganze Programm. Ne? Das hat man als Orchestermusiker, man ist da Dienstleister. Ja. Und andere Hobbys haben da eigentlich nie Platz gehabt. Gut, auch natürlich Familie, Kinder, da gibt es also echt genug zu tun. Da hatte nie irgendein Hobby Platz. Und eigentlich erst in den letzten Jahren ist ein Hobby dazugekommen, das ist Geocachen. Mhm. 2011 habe ich das angefangen. Mein Schwager hatte mir das gezeigt, ist da mit so einem GPS-Gerät rumgelaufen, in Spanien sogar, also irgendwo im Ausland. sagte, wir gehen jetzt da so eine Dose suchen. Ich konnte das gar nicht glauben. Und dann sind wir also dahin. Und ich habe es dann sogar gefunden und aufgemacht. Und da ist da so ein Logbuch drin. Und er trägt sich dann da ein. Ich dachte, das kann ja echt nicht wahr sein. Hier laufen noch Hunderttausende von Touristen vorbei. Und da im Gebüsch liegt so ein Plastikding hier in Spanien. Und mit diesem Gerät findest du genau diesen Busch. Und da liegt so ein Plastikteil. Und ich war so fasziniert und habe also da sofort angefangen mit Geocachen. Was den Vorteil hat in meinem unstetigen Beruf, was Zeiten betrifft, ich kann das alleine machen. Ich kann es machen, wann ich will, wo ich will, so oft ich will oder so selten ich will. Ich kann es mit anderen Leuten machen, wenn sie Zeit haben und Lust haben. Oder ich kann es alleine machen. Also es ist wirklich extrem flexibel. Niemand treibt mich, niemand schubst mich. Ja. Und das mache ich bis heute ganz locker und finde es nach wie vor ein extrem faszinierendes Hobby, ist Geocachen. Hm. Ja, weil man ja auch viel, also mich hat es beim ersten so Kontakt mit, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich hatte einfach mal erst an Schnitzeljagd erinnert. Das haben wir früher in der Jungschar nannte sich das gemacht. Da ging es auch darum, irgendwas zu finden. Und man ist dann halt Pfeilen aus eingestreutem Sägemehl gefolgt und hat dann irgendwann was gefunden. Aber das ist, hat noch eine andere Dimension, glaube ich, mit dem Geocaching. Naja, die Schnitzeljagd ist ja damit eingebaut. Also wenn man anfängt, dann sucht man ja erst die sogenannten Tradi-Dosen. Das ist also eine einzelne Dose, die genau an dieser Koordinate sich befindet. Das ist ja die ursprüngliche Idee davon. Und dann gibt es ja Abwandlungsspielarten. Und die Spielart, die ich dann da eigentlich am liebsten mag, ist der sogenannte Multi. Und das ist das, was du gesagt hast, Schnitzeljagd. Du fängst an einer Station an, findest dort irgendwas, machst vielleicht das Döschen auf, da sind irgendwelche Informationen drin oder man muss irgendwas noch rätseln oder physisch irgendwas, ein Puzzle zusammensetzen, und auf der Rückseite stehen dann die nächsten Koordinaten von der nächsten Station. So, und dann stellst du das Gerät ein, läufst dann also wieder GPS-gesteuert zur nächsten Station und findest da wieder was. Und sagen wir mal so traditionell, kann man sagen, so zwischen 10, 15 Stationen läuft man, meistens durch die Natur dann. Gibt es aber auch in Innenstädten, aber in der Natur ist es besonders schön, weil da eben wirkliche Dosen liegen. Ja, und irgendwann bist du dann beim Final, also bei der letzten Dose, wo dann dieses Logbuch drin ist. Ah, cool. Und ich jedes Mal denke ich mir, Mensch, nur um diese eine Dose zu finden, musstest du jetzt hier 4-5 Stunden durch den Wald laufen und Rätsel lösen. Und hättest du das nicht gemacht, hättest du diese Dose einfach nicht finden können. Und allein das fasziniert mich, aber das Naturerlebnis eben auch. Das ist wie so oft im Leben, das dass man erstmal ein paar Stationen gehen muss, um dann schließlich da anzukommen, wo man eigentlich hingehört. Ja. Außer das feine Licht in Mosach, dann ist das ein nicht wirklich zu schaffendes Unterfangen. Ein Insider, genau. Der Klaus und ich treffen uns ja regelmäßig in Mosach. Ja. Und jedes Mal schreibst du mir, du suchst das Final. Und in Mosach werde ich im Zweifel nicht fündig. Ich, ich muss mir den mal angucken. Ich lege dir irgendwann da eine Dose einfach mal hin, damit das Elend endlich ein Ende hat. Ja, da habe ich ja kürzlich einen Multi gemacht und dann hatte ich erst einen Fehler drin, weil ich einfach irgendeine Zahl von einer von einem Stromkasten die falsche Zahl abgelesen habe und schon findest du das halt nicht mehr. Ne? Ja. Dann habe ich den angeschrieben, dann hat er mir die richtige Zahl gesagt, dann wusste ich, wo es ist, also schnell wieder und nur aus diesem Grund natürlich einen Termin mit dir ausgemacht. Ja, genau, ich weiß. Ich wieder nach Mosach komme, bin vorher wieder zum Final gefahren und dann befindet sich das praktisch direkt am Eingang von einem Kindergarten. Und da war gerade Kindergartenabholzeit. Traditionell treffen wir uns meistens so gegen 16 Uhr. Und dann stand die Kindergärtnerin am Zaun, suchen Sie da was? Und ja, nein, bin gegangen. Dachte nein. Ich, nee, das kannst du jetzt nicht bringen. Und abends komme ich da wieder nicht hin. Und also es, ich weiß genau, wo es liegt, aber ich konnte es noch nicht heben. Bergen, ja, oder heben. Bergen. Ja. Es waren zwei Königskinder. Das ist aber auch gemein, das an so einem Ort zu so legen, wo richtig Publikum ist. So ist das. Ja, es muss ja auch ein bisschen, glaube ich, ist auch so, glaube ich, Methode dann. Ne? Das muss ein bisschen. Also ein Midnight Final. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ja, ja gut, vielleicht musst du dann nach dem Geheimtreffen dann mal hingehen. Das ist das weiß ich ja nicht. Das müsste man machen. Bisher war es halt immer so, dass ich dann da noch einen beruflichen Anschlusstermin hatte und dann auch wieder keine Zeit. Ja, und also ich hab ein Bild von dir mit einer Stirnlampe. Um dann das dann mal zu beenden, endlich. Was denn das her? Also nachts. Nee, im Kopf, in meinem Kopf habe ich ein Bild von dir, dass du mit einer nachts mit Stirnlampe dann da irgendwie das dann mal. Naja, das ist der sogenannte Nachtcache und das ist die allerliebste Spielart. Mhm. Der Nachtcache, wie der Name schon sagt, geht nur nachts, ist im Prinzip meistens auch ein Multi. Aber dann brauchst du eben tatsächlich die Stirnlampe auch, damit du da meistens im Wald umeinander stiefelst. Dann brauchst du Taschenlampe oder manchmal auch ein UV-Licht und folgst dann irgendwelchen Reflektoren. Also da sind stecknadelkopfgroße Reflektoren an Bäumen angebracht. Und nur nachts, wenn es dunkel ist und du in den Wald reinleuchtest, dann siehst du die ganz deutlich blinken. Ach du je. Und Hänsel und Gretel verfolgst du dann diese Spur. Manchmal gibt es dann da auch wieder Aufgaben. Also da heißt dann, weiße Lichter ist der Weg. Und wenn rotes Licht ist, dann ist da eine Dose. Dann suchst du die da im Baum, machst die auf und da ist dann wieder irgendwas drin. Oder es leuchtet irgendwas, irgendwelche Zahlen. Also da die Leute lassen sich da technische Dinge einfallen. Es ist der helle Wahnsinn. Verrückt, ja. Das Tolle ist halt, du bist nachts um 11, nachts um 1, nachts um 2, kletterst über Brücken in unwegsame Gelände, kletterst in irgendwelche verlassenen Gebäude rein, alles mit Taschenlampe und natürlich bitte auf jeden Fall zu zweit, zu dritt, zu viert, niemals alleine, das wäre lebensgefährlich, kann ja doch was passieren, keiner weiß, was du da bist. Das machen wir im Team und also, wenn ich da so nachts um 12 auf einer verlassenen Brücke hänge und mich außen langhangele, um dort mit einer UV-Lampe am Pfosten 7 eine Zahl abzulesen, da ist immer der Punkt, wo ich sage, ich könnte auch zu Hause auf dem Sofa sitzen und Bier trinken. Aber nein, ich hänge hier bei Eiseskälte an dieser rostigen Brücke. Ja. Ich bin müde, ich bin dreckig, aber ich muss diese Zahl finden. Vor allem, ich wüsste bei mir zu Hause, wo ich die Dosen finde. Ja. Ist auch beleuchtet. Ja, ist beleuchtet. Ja. Der Weg dahin ist auch relativ klar. Ja, ja gut, ist auf jeden Fall Geocaching. Wir haben ja jetzt schon öfter das Thema hier auch im Backhaus-Cast gehabt. Es ist ein faszinierendes Thema. Ja. Genau. Es hängt natürlich auch eine Community mit dran. Mit der man können muss, will, soll oder auch nicht. Das muss man jeder muss für nicht. Sich, muss jeder man für kann sich selber. Genau. Völlig anonym bleiben. Ja. Aber man lernt die Leute kennen durch die diversen Umstände. Ja. Vor Corona gab es auch die sogenannten Events, wo also wirklich Stammtischtreffen stattfinden. Das ist momentan gesagt, wird hoffentlich wieder kommen. Da lernst du Leute kennen oder eben auch durch eine Facebook-Gruppe. Also hier Neuwein in Kaufbeuren bin ich in diese Facebook-Gruppe und da hieß es dann schon, wer möchte morgen noch mit zum Nachtcache? Und dann bleibt man halt hier und lernt drei Leute kennen, mit denen man dann ja doch so eine schwierige Expedition macht und jeder bringt immer so seinen Teil bei zum ganzen Gelingen. Jeder kann irgendwas, jeder findet irgendwas. Der eine kann rechnen, der nächste kann rätseln. Der dritte kann besonders gut leuchten und Dinge finden. Also es ist einfach Teamwork gefragt. Und so schnell kannst du gar nicht gucken, wie du da Leute kennenlernst. Genau, das heißt, man kann auch da Gemeinschaft erleben. Das heißt, du musst nicht nur als Lonesome Rider hier irgendwie durchs Gebüsch kriechen, sondern das ist ja auch, glaube ich, eine Idee, dass man da sich auch austauscht untereinander. Finde ich auch gut. Ja. Ja, und da haben wir jetzt die Parallele zum Podcast. Läuft. Ich kann ganz alleine in mein Mikrofon reinsabbeln und das war's. Mehr muss ich nicht machen. Ja. Ich kann aber auch an so einer Sendung hier teilnehmen. Ich kann zu einem Podstock fahren. Ich kann die Leute persönlich besuchen. Ich kann sie aber auch einfach nur übers Internet kontaktieren und mich da austauschen oder über Twitter oder mit Kommentaren und Gegenkommentaren. Also es ist alles möglich, aber nichts davon muss man. Mhm. Na, das ist genau wie beim Geocachen auch. Ja, schön. Dann hätten wir das Hobby-Podcasten auch fast schon abgehakt. Ne? Liegt ja auf der Hand letztendlich. Ja. Ja, genau. Du könntest, weil das auch Hand in Hand geht, du hast ja neben dem Umwomukum noch Spielbrett Erde am Start. Das wäre dann genau passend zum Geocaching auch ein Podcast. Den du zum Beispiel, soweit ich weiß, größtenteils alleine machst. Oder hast du schon mal Gäste auch schon mal da gehabt? Ich weiß das gar nicht. Im Spielbrett Erde habe ich ganz nicht, vereinzelt ne? Gäste gehabt, aber im Prinzip ist da die Idee, das alleine zu tun. Alleine zu machen und da auch so ein bisschen zu philosophieren. Ich bin nicht jetzt jemand, der ständig die aktuellsten Trends vorlesen muss. Dafür gibt es tolle Podcasts. Nennen wir die Cache-Frequenz, Geo-Gedöns zum Beispiel. Die beiden fallen mir jetzt als spezielle Podcasts ein, die das gut können. Und da muss ich jetzt nicht auch noch dazu. Ich philosophiere dann mehr über irgendwelche Gedanken, die ich zum Geocachen habe, was mir halt so einfällt. Heute habe ich tatsächlich mal einen Technik-Tipp rausgegeben. Ist gerade heute eine Folge erschienen. Das ist also relativ untypisch für Spielbrett Erde. Und ja, das macht mir einfach Spaß. Ich habe angefangen zu zweit mit der lieben Dotti, den Allgäuer Geocaching Podcast. Da habe ich mitgemacht, habe da auch das Podcasten gelernt sozusagen. Da haben wir dann schon eher über Fachthemen gesprochen und eben zu zweit sich da ausgetauscht. Jeder eben mit dem entsprechenden Wissen und mit der entsprechenden Erfahrung, die er hat. Das hat dann irgendwann mal nicht mehr funktioniert. Den Allgäuer Geocaching Podcast gibt es jetzt leider auch gar nicht mehr, obwohl das ein schöner Podcast war. Vielleicht gibt es auch mal wieder. Und später habe ich dann gedacht, ich möchte aber eigentlich doch, aber ich möchte mich da unabhängig machen. Das hat jetzt gar nichts mit Leuten zu tun. Das ist auch eine Terminfrage. Und habe gedacht, ich mache es einfach allein, weil da ist das dann so, wenn ich jetzt Lust habe. Und heute Vormittag hatte ich noch eine Stunde Zeit. Meine Frau war einkaufen und ich dachte, Mensch, mach's schnell eine Folge. Ich habe gerade was im Kopf, was ich erzählen möchte. Und zack, ist das Ding raus, ohne lang rumzumachen. Das ist der Hauptgrund. Das ist das Angenehme daran. Ja, genau. Also ihr wisst ja selber, das war jetzt auch mit dem Backhauscast leider mit mir nicht ganz einfach, da einen Termin finden. Hat jetzt heute am Mittwoch geklappt. Das hätte ja gegangen. Ja, daher auch meine Bewerbungszurückhaltung wahrscheinlich für die nächsten Male. Ich weiß, dass also November und Dezember, da ist eigentlich jetzt auch schon alles voll und da dürfen mal andere ran. Ja, das lag und ja nicht nur an dir, ich war ja auch ein bisschen unpässlich. Ja, das kommt jetzt dann auch noch dazu. Das ist halt so. Ja, aber schön, dass es trotzdem geklappt hat. Und wir haben zueinander gefunden heute und eine wirklich schöne Zeit hier. Jo, dann haben wir die Hobbys durch. Ich glaube, und wir haben unseren Fragekatalog und da durch jetzt an der Stelle. Von extern keine weiteren Spitzfindigkeiten an uns herangetragen wurden. Haben wir das große Ausquetschen dann damit erledigt. Beendet. Ja, außer ich stelle mir selber eine Frage, denn eine Frage hatte ich befürchtet. Ach so, und ich habe lange drüber nachgedacht. Also. Es wundert mich da, ich habe zwar nach der Lieblingsband gefragt, als Musiker, aber oft wird natürlich gern auch nach der Lieblingsmusik gefragt. Was schier unmöglich zu beantworten ist. Ich wollte gerade sagen, ja, deswegen haben wir diese Frage auch nicht gestellt, weil wir das uns schon gedacht haben. Es ehrt haben. Euch, weil ihr wisst ja. Selbst, genau. Also da geht es ja schon los mit Klassik oder Rock und Pop. Ich würde das dann tatsächlich trennen. Ich habe also in beiden Genres sozusagen tatsächlich ein Lieblingsstück dann gefunden. Wenn ich darf, mache ich das als Quiz auch wieder. Ja, immer gerne. Wir fangen mit der Klassik Klaus, an. Du weißt, du musst raten. Ja, ich setze mich nochmal gerade hin. War schon ein bisschen der zückt jetzt, nämlich immer dann schon einen Stift schon, und einen Zettel und will einen Strich machen. Ja, sonst mache ich nur Striche, wenn Quiz ist eigentlich. Ja. Aber gut. Klaus war vorhin schon ungewollt extrem nah an der Spur. Mit einem Zitat. Also es handelt sich um eine Oper. Meine lieblingsklassische Musik ist tatsächlich eine Oper. Es gibt natürlich tolle Symphonien und Konzerte und alles, brauche ich jetzt nicht alles sagen. Handelt sich um eine Oper, eher modern, neoromantisch. Das Verrückte ist, dieser Komponist hat eigentlich nur zwei Stücke komponiert, die bekannt sind. Das eine hast du vorhin zitiert, Klaus. Oh. Und das andere ist meine Lieblingsoper, die ich einfach wahnsinnig gerne spiele. Dann muss ich jetzt zurückspulen. Ja. Ich habe was zitiert. Was habe ich denn du zitiert? Du hast was zitiert, ja. Es waren zwei Königskinder. Ach so. Ja. Aber ich kenne nur das Zitat. Ich weiß nicht, von wem das ist. Der Text ist, wüsste ich jetzt auch nicht, aber dieser Sie Komponist, hatten einander so lieb, sie konnten zueinander ja, nicht genau. kommen. Das Wasser und war tief. Da gibt es eine Oper, die heißt Die Königskinder. Ja, das ist eine tragische Geschichte mit Kerzen. Auch. Sehr tragisch und das ist eine sehr dramatische Oper. Das ist nicht mein Lieblingsstück, auch tolles Stück. Ich habe festgestellt, verwunderlicherweise ist es nicht einer meiner Lieblingskomponisten. Also es ist nicht Mozart, es ist nicht Beethoven. Es ist nicht Wagner, es ist nicht Richard Strauss, sondern es ist ein Komponist, der tatsächlich nur zwei Opern bekannt gemacht hat. Klaus kennt diese Oper sehr gut. Er hat seine Kinder gelegentlich dorthin begleitet, weil sie da in irgendeiner Weise teilnahmen. Dann ist es der Herr Humperding wahrscheinlich. Dann ist es der Herr Engelbert Humperding. Ja, Hänsel und Gretel. Mit Hänsel und Gretel. Ja, genau. Ein wahnsinnig tolles, einmaliges Stück. Komplizierte Musik und einfache Musik. Immer wenn die Kinder singen oder der Chor singt, auch die Kinderfiguren, Hänsel und Gretel, einfache Kinderlieder. Das stimmt, wenn dann die Hexe singt oder wenn nur das Orchester spielt, unheimlich anspruchsvoll. Ja. Habe ich tatsächlich mehrfach am Gärtnerplatztheater gesehen dann. Ja. Also wenn ich sowohl, das spielen darf, das ist immer als toll. Publikum wie auch hinter der Bühne, je nachdem, wo wir uns aufhalten durften. Ja, sehr, sehr cool. Ja. Das würde ich als mein Lieblingsstück bezeichnen. Das habe ich als Kind und Jugendliche gerne gehört. Das würde ich jetzt auch jederzeit hören. Ich höre wenig Musik, vor allem klassische Musik. Wunderlicherweise höre ich fast gar nicht, weil ich es einfach auch so viel spiele und da auch nichts vorgekaut kriegen möchte. Ich bin auch kein Anhänger von CD. Ich bin also nicht der Musiker, der hier hunderte von CDs im Schrank hat. Ich glaube, aktuell sind es nur noch drei. Der Rest ist dann vielleicht irgendwie auf einer Festplatte oder einfach verfügbar. So. Aber ich höre es sowieso nicht an. Ja. Okay. Also live dann eher schon mal. Also wenn ein gutes Orchester irgendwo spielt und ich mal Zeit habe, das aus der Konserve so gut wie gar nicht. Also klassische Musik kannst du hier im Haushalt vergessen. Höre ich nicht. Auch wenn ich unterwegs bin, dann eben doch Rock, Pop. Eigentlich Rock, kann man sagen. Ja, Pop. Rieselt im Auto vielleicht mal so lang, aber Rock, und da gibt es auch ein Lieblingsstück, und zwar ist es deswegen das Lieblingsstück, denn bis heute ist das mein Teststück für irgendeine Anlage, für irgendeine Musikanlage. Also auch als 15-Jähriger, da hat man sich ja dann so die dicken Verstärker gekauft und die großen Boxen und noch größere Boxen. Dann wurden die Kumpels eingeladen und dann musste da volle Pulle, Vollgas laut getestet werden. Und vor ein paar Tagen habe ich mir einen Noise-Canceling-Kopfhörer gekauft von höchster Qualität und prompt landet wieder genau dieses Stück als erstes bewusst im Kopfhörer. Dann muss es das Lieblingsstück sein. Es ist eine sehr anspruchsvolle Band aus, wann ist das? 80er würde ich sagen, so in den Dreh. Das düdelt am Anfang erst so ein bisschen hin, ein paar synthetische Klänge, man hört Kinder im Hintergrund. Die Musik düdelt weiter, man hört mehr Kinder, man merkt, die Musik steigert sich und steigert sich. Es wird bis zum Bersten spannend. Dann kommt ein ganz lauter Schrei und dann Wumms und dann legt die Band richtig los. Ja. Was ist das für ein Stück? Pink Floyd. Nein. Nein? Ein ganz spitzer Schrei, ein ganz spielende spitzer Schulkinder im Hintergrund. Ja, ich dachte, hier, Another Brick in the Wall sind auch nein, Schulkinder. Aber nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Es ist noch spannender. Es wuselt so hin. Kinder im und da kommt ein kommt ganz, ganz lauter Schrei. Und dann geht es sehr rhythmisch und synthetisch. Die Band hat viel Keyboard, Klavier im Sound drin. Es ist eine super Band. Es ist einfach echt eine super Band. Kindergebrabbel. Ach, School von Supertramp. Ganz genau. Ja, okay, ja, sehr gut. Sehr School gut. Von Supertramp. Also wenn dieser Punkt kommt, nach dem Schrei und dann, ja. Die Musik ist halt auch so perfekt vom Sound aufgenommen, dass man damit einfach eine Anlage ganz unheimlich gut hören kann. Mhm. Von den Bässen angefangen bis zu den Höhen, die Klarheit, der Sound, der Klang. Also School ist mein Top-Teststück für alles, was Töne macht. Cool. Ja. Ja. Ja. Ja, jetzt. Ja. Jetzt habe ich es auch. Müsste ich auch nochmal hören. Ja. Muss ich in Keller hören. Muss in Keller hören, musst du dir da die CD dann holen. Unbedingt, dann weißt du, was ich meine. Und einfach, wie sich das so dieses, aufbaut. Ne? Dieses ja, man weiß erst nicht, was soll das alles. Und dann geht es aber geht's richtig los. Und mit der Mundharmonika am Anfang auf jeden Fall. Ja, genau. Das ist dann schon mal jetzt das, genau. Hm? Ja, super. Ja. Die Mundharmonika ist schon der erste coole Test, ob deine Mittentöner das tun, was sie sollen, falls sie überhaupt vorhanden sind. Mhm. Genau. Zwei Wege ist das ja anders. Ja, super. Cool. Siehst du, da haben wir doch noch große Namen heute gefallen. Hier. Schau mal, rauszuquetschen, wirklich. Siehst du? Vielleicht sollte ich noch nachwerfen als letztes zum Engelbert Humperdinck. Es gibt auch einen Schlagersänger, der so heißt. Und ja, den ist es aber nicht. Sich, ja, nee, bitte, ja. Weil nicht jeder jetzt musikkundig ist. Das muss auch nicht sein. Ist gut, das sagt nicht, dass einer jetzt moin zum und sich eine Engelbert Humperdinck-Platte kauft. Ja, beim Saturn so eine Humperdinck. Dann sagt er, was stimmt denn mit dem Obo-Man nicht, sag mal? Ja. Genau, das Hänsel und Gretel war gar nicht drauf. Nee. Und Klaus, wenn du mal ganz düster drauf bist, dann hörst du dir mal Königskinder an. Das ist ein Hammerstück. Ja. Aber das ist, wie du schon sagst, puh. Ja, ich gehöre zum Glück zu den Menschen, die in ihrem Leben nicht mehr düster drauf sind. Okay, dann komm doch lieber Hänsel und Gretel. Ja, Hänsel oder so leichte Unterhaltung, drei Groschen, Oper oder irgend so was. Da kann ich auch mit. Seid ihr noch bereit für eine Hänsel und Gretel-Anekdote? Ja, sicher. Ich habe das viel beim Freien Landestheater Bayern gespielt. Das ist ein Theater, was kein festes Haus hat, sondern im Bayerischen viel rumreist und in verschiedenen kleineren Sälen eben dort die Oper direkt vors Volk bringt. Und die haben eben die populären Opern im Programm. Auch damals als Student habe ich da eben schon Hänsel und Gretel und Zauberflöte und so weiter kennengelernt. Die haben auch eine spezielle bayerische Version. Sie unterbrechen das Stück, machen die ganz komplizierte Musik raus und sprechen dann die Texte auf Bayerisch, was also noch eine Besonderheit ist. Ist sehr nett, ist super gemacht und viele Vorstellungen. Eines Tages hieß es heute die Vorstellung, da haben wir einen Sponsor. Und zwar ein Kinderbekleidungsgeschäft hier aus dem Ort. Und vor der Oper gibt es also eine Modenschau für Kinderbekleidung und dann geht erst diese Oper los. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Geschäft heißt, nennen wir es Modeengel. Mhm. Ja, frei erfunden, Modeengel heißt er. Mhm. Gut, Modenschau war, dann läuft also die Oper, so wie sonst auch. Und dann kommt es in den zweiten Akt und wir kommen an den Schluss der Oper. Da muss man sagen, die Kinder, die dort mitspielen, wurden von der Hexe zu Lebkuchen verwandelt, zu einem Lebkuchenzaun. Ja, so ist die Geschichte. Und ganz am Ende, die Hexe ist dann im Ofen gelandet und die Kinder werden wieder zurückverwandelt zu richtigen Kindern. Und die sind dann halt in so alten, lumpigen, dreckigen Sackklamotten gekleidet. So, also die Kinder sind also wieder da in diesen dreckigen Kleidern. Und dann sagt der Vater außer der Reihe, Kinder, wie seht ihr denn aus? Wärt ihr mal zu Mode Engel gegangen? Ja, wir wussten es nicht. Das war aber für den Sponsor. Großartig. Es gab wir haben uns so zurückhalten, wir konnten fast nicht mehr spielen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Weil die Kinder, wie gesagt, die sind dann, haben Dreck im Gesicht, die haben Tücher um die Füße, ihr könnt euch vorstellen. Ja, die standen ja schon ein bisschen länger da rum. Wie das eigentliche Kostüm aussah. Wärt ihr mal zu Mode Engel gegangen? Hilfe. Und da haben wir aber ja, wenn es Geld bringt, wenn es schön ja, macht. Ja, mei, wenn es. Ja. Und da haben wir ja im Umwomukum gelernt, dass das gar nicht so einfach ist, wenn so ein Orchester erstmal am Rumgibbeln ist, ja, da wieder Zucht reinzukriegen. Das ist schwierig. Wenn da mal, das entwickelt ja eine Dynamik. Wenn da mal die Wasserbälle fliegen, dann ist aber hier Polen in Not. Ja, das ist eine genau, super Story mit den Wasserbällen. Aber da wollen wir natürlich gerne darauf hinweisen, sollte tatsächlich sich unter unseren Hörenden jemand befinden, der den Umwomukum nicht hört, dann ist das eine ganz, ganz dringende Empfehlung, mach das zu tun. Mal. Ja. Spontan, Christian, eine Folge, wo du sagst, das ist ein guter Einstieg? Oktoberfest-Folge oder? Oktoberfest, es gehört zu den Top-Folgen. Ja. Mir samt mir live vom Raucherbalkon, sehr beliebte ja, Folge. Über den FC Bayern, gell? Gravitationswelle ja, erschüttert Wohnwagen. Also ja, allein die Überschrift dafür ja, sollte Nobelpreis ja, kriegen. Ja. Da war das mit den Gravitationswellen und ich weiß gar nicht mehr, was das mit dem Wohnwagen. Ich habe halt über das erzählt und Wohnwagen. Ich müsste es echt nochmal hören. Auf jeden ja, Fall sehr beliebte Folge. Ja. Ist alles auch schon länger her. Die aktuellen Folgen, ja gut. Genau. Alles. Oder alles einfach, meine Babys, ja, ich mag es ja, alles gerne. Oder ist einfach so, mit der hundertsten ja, anfangen, da ist ein schöner Überblick eigentlich auch mit ja, drin. Als Resümee, was bisher geschah, heißt das immer ja, bei Fernsehserien. Also die Reihenfolge ist egal, ja, nichts genau, baut auf dem ja, anderen auf normalerweise. Ja, genau. Es gibt eine sehr spannende Folge, wo du über das Gratis-Telefonieren in Südafrika berichtest. Oh, die fand ich auch Beispiel, spitze. Also die würde ich direkt empfehlen zu hören. Die war wirklich klasse. Ich kann euch gar nicht sagen, wie erschrocken ich da in diesem Theater war, als diese Polizisten da plötzlich ja, standen. Weil du bist da doch in einem fremden Land. Das ist darf man nicht antun. Ne? Genau. Ich hatte da mit Polizei sonst nichts zu tun. Die waren jetzt nicht irgendwie totalitär oder so, aber war schon bekannt, dass südafrikanische Polizei schon strenger hinlangt, als es vielleicht in Europa üblich ist. Mhm. Wenn man sich nicht zu schön kommen lässt, wird man in Ruhe gelassen. Ja, das ist da schon in Ordnung und demokratisch gewesen, aber in der Situation, ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte, nee, du hast ja gesagt, bitte anhören, aber das war wirklich spannend. Ja, absolut. Ja, ja, schön. Mensch, ihr Lieben, das war eine kurzweilige Zeit hier ja, im Backhaus ja, mit euch. Toll. Ja. Freue mich sehr. Es hat ja, richtig Spaß gemacht. Der Backhauscast, das Audioformat, wo Podcaster Werbung machen dürfen. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr cool. Ja, wir werden das versuchen, wie man es immer so schön sagt, in den Notizen zu dieser Folge zu verlinken, natürlich alles. Und Christian, sehr, sehr schön, dass du da warst und dass du dir Zeit genommen hast an einem Mittwoch. Es war mir ja eine Freude. Auch nicht selbstverständlich. Das freut uns ja immer, dass die Gäste dann das auch möglich machen, hier zu sein. Ja. Das ist gute Tradition. Das werden wir so beibehalten. Vielleicht demnächst mit zwei Gästen pro Folge. Ja, das denken wir, das, da das denken wir nochmal drauf rum. Mhm. Das probieren wir auf jeden ein Fall bisschen, aus. Oder wir probieren es genau, einmal aus, wie das dann läuft. Dürfen und wir ja testen. Ja, genau. Würde ich meinen. Ja, dann sagen wir danke an unsere danke, drei Live-Hörer. Ja, innen. Oh, tatsächlich. Live-Hörer und innen. Und natürlich danke fürs Herunterladen und Anhören. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, habt ihr es ja gehört. Ja. Und wir freuen uns. Herzlichen Glückwunsch. Riesig aufs Wiedereinschalten. Ja. Klaus, danke dir für ja, heute Abend. Das ja, klar. Sehr schön. Und in dem Sinne sag ich jetzt schon einmal, bis denne. Ja, ich sag ein fröhliches Servus und heute überlassen wir dem Christian das Vergnügen hier, ich benutze dieses Wort jetzt, den Vorhang zu schließen dann notfalls. Dann schließe ich gerne den Vorhang, es war mir eine Freude und ich stelle fest, wir zu dritt haben wir uns noch nicht live getroffen, was sollten wir zu gegebener Zeit mal irgendwie hinkriegen. Sehr gern. Servus. Alles klar. In dem Sinn.